Napoleon hat gesagt, der alte Kontinent sei ein Maulwurfshaufen, der ihn langweile und seinem Begriff von Größe nicht genüge. Trotzdem war unsere Halbinsel noch schön und weit damals. Und weit waren auch ihre deutschsprachigen Gebiete. Liest man Napoleons Briefe oder Gespräche, so staunt man wohl über ihre Nähe zu unserer Zeit, ihre Modernität. Versucht man aber, die Länder, über die er einige Jahre geherrscht hatte, sich vorzustellen, so wie sie damals aussahen und waren, so kommt man zu einem Bild, das dem Mittelalter viel ähnlicher ist als dem, was uns heute umgibt. Noch immer trennten Tage und Wochen eine Stadt von der anderen. Noch immer waren jene, die Europa, die ihr Land, die auch nur einen Teil ihres Landes gesehen hatten und nicht in den Umkreis ihrer Stadt, ihres Dorfes ihr Leben lang gebannt waren, eine winzige Minderzahl. Napoleon hatte die Einheit Europas einen Augenblick lang aufleuchten lassen. Dies Licht wirkte nach. Aber er hatte es mit den gleichen Mitteln getan, mit denen die Römer ihr Reich zusammengehalten hatten, mit Pferd und Wagen. Das Hauptgeschäft der deutschen Nation war dasselbe, was es 1000 Jahre früher gewesen war. Landwirtschaft. 3/4 der Bevölkerung lebte auf dem Lande und vom Lande die meisten Städter. Die Städte waren klein, ihr Lebensstil von dem des Landes kaum verschieden. Produkte der Landwirtschaft waren Deutschlands gewichtigster Export, danach Produkte des Handwerks. Industrie, sogenannte, war handwerklich, Hausindustrie, vervielfachtes Handwerk. Patriarchalisch, wie in der Residenzstadt, waren die Dinge auf dem Lande. Beim Essen saß der Bauer den Knechten vor, der Meister den Gesellen, das Tischgebet fehlte nicht, und nur der Großknecht oder der Altgeselle durfte reden, ohne dass das Wort an ihn gerichtet war. Dem einfachen Stand der wirtschaftlichen Dinge entsprach die Unterteilung der Bevölkerungsklassen. Adel, Bürgertum, Volk. Adelige waren Landbesitzer, Privilegierte in Armee- und Beamtenlaufbahn. Zum Bürgertum zählte man die akademischen und freien Berufe, die mittlere Beamtenschaft, Kaufleute, erfolgreiche Handwerksunternehmer, bürgerliche Landbesitzer. Der Rest war Volk. Große und kleine Bauern, Handwerker und Händler, Soldaten und Arbeiter für Lohn, die man, aber erst in den 40er Jahren, Proletarier zu nennen anfing. Darüber thronten die Fürsten, die Regierenden und die Mediatisierten, solche, die bis zum Beginn des Jahrhunderts regiert hatten und denen man noch immer gewisse Rechte, an ihrem Orte besondere Verehrung zugestand. Die Deutschen waren ein anhängliches Volk, zäh am Hergebrachten haltend. Wie treu, das ist kaum zu sagen. Es jubelten die Untertanen dem Kurfürsten von Hessen zu, als er 1814 nach 8-jähriger Verbannung in seine Residenz zurückkehrte, obgleich eigentlich jeder wissen konnte, dass er ein ungewöhnlich geldgieriger Fürst war und den Zeiten entfremdet, im Charakter nicht unähnlich seinem Vater, der einst seine Landeskinder als Soldaten nach England verkauft hatte. Das verminderte den Jubel nicht. In selbstvergessener Freude zogen die Bürger den Wagen des schlimmen Heimgekehrten, unter ihnen Gelehrte von Bildung und freiestem Geist, die Brüder Grimm. Eine solche Gesellschaft, geteilt und separiert in 36 Staaten, war im Grunde leicht zu regieren, nämlich solange sie so blieb, wie sie war. Die Geschichte der folgenden 33 Jahre ist nicht vor allem die Geschichte eines Vordringens von Ideen. Ideen sind mächtig, aber nur dann, wenn sie zu den veränderten Umständen passen. Das, was den Ideen neue Kraft, neuen Gehalt, veränderte Akzente gab, was schließlich das Volk zur aktiven Teilnahme an der Politik brachte, war eine langsame, unwiderstehlich wirksame Veränderung der Gesellschaft. Es heißt, man kann nicht gegen Ideen kämpfen. Doch man kann, solange es nur Ideen sind. Machtlos wird konservative Staatskunst gegenüber dem heimlich und unbewusst, Tag für Tag, Jahr für Jahr statthabenden gesellschaftlichen Prozess, der aus Kleinstädten Großstädte, aus Handwerkern Unternehmer und Arbeiter machte. Heutzutage will man wohl den gesellschaftlichen Prozess selber planen und meistern. Daran war kein Gedanke im frühen 19. Jahrhundert. Diese Dinge ließ man gehen, wie sie gingen. Und so geschah es, dass eine politische Ordnung, die um 1816 der gesellschaftlichen Wirklichkeit leidlich adäquat war, im Laufe der Jahrzehnte ihre Nützlichkeit mehr und mehr einbüßte, bis um die Mitte des Jahrhunderts eine tiefe Unruhe entstand. Steter Tropfen, nicht kurzer Wolkenbruch, höhlt den Stein. Von der Postkutsche zu Eisenbahn und Dampfschiff und Telegraph, vom Glauben der Väter zum nackt sich hervorwagenden Atheismus und Materialismus, von Goethe zu Heine, von Hegel zu Marx, vom Faust zum Kommunistischen Manifest. Das ist eine ungeheure Bewegung der Gesellschaft und des Geistes. Aus der Koalition gegen Napoleon ging zunächst etwas wie ein europäisches System hervor. Eine dauernde Verbindung der Großmächte England, Russland, Österreich und Preußen. Ihr durfte auch der Besiegte, Frankreich, sich anschließen. Der Deutsche Bund als Ganzes war kein Mitglied dieses Pan-Europa, wohl aber in ihm vertreten durch seine beiden Hauptmächte. Er war selber die Schöpfung des ersten der Kongresse, durch welche die Großmächte auf ihre Weise für den Frieden der alten Welt sorgten. Ein denkwürdiger Versuch. Man traf sich periodisch, nicht in regelmäßigen Zeitabständen, sondern wenn genügend schwieriger Verhandlungsstoff sich angesammelt hatte, in geeignet gelegenen Städten Deutschlands, Österreichs, Italiens. Man schlichtete Streitigkeiten zwischen den kleineren Staaten, sah in Frankreich nach dem Rechten, wagte sich auch wohl an solche moralischen Fragen wie die Abschaffung des Sklavenhandels heran. Man wollte der Gefahr neuer Katastrophen im Keim begegnen, dem Frieden, dem Wohlstand dienen. Eine kurze Weile ging es gut. Dann, bald, kam heraus, dass die Mächte, wie sehr sie auch das Allgemeinwohl im Munde führten, doch ihre eigenen Interessen hatten und sie unter dem Deckmantel des Allgemeinwohles zu befriedigen gedachten. Man tat wohl, als habe man nur Gerechtigkeit und das große Ganze im Sinn und konnte doch nicht hindern, dass man selber nur ein Teil, vereinzelt und ungerecht war. Die eigenen, noch dazu oft nur eingebildeten Interessen wurden mit dem großen Ganzen verwechselt. Die Vormacht in Deutschland und in Italien, der habsburgische Vielvölkerstaat Österreich, hatte nichts als Ruhe im Sinn. Der Staat, oder da Staaten ja keine Wesen sind, welche denken können, sagen wir besser, die Männer, welche für den Staat sprachen und handelten. Unter ihnen war der bedeutendste der Außenminister oder Staatskanzler Clemens von Metternich. Das war ein Mann von der alten Schule, schön, eitel, gebildet und klug, vergnügt und genusssüchtig für seine Person, aber pessimistisch als Staatsmann und nur auf Verteidigung des Bestehenden bedacht. Ein Westeuropäer im Dienst des großen bunten Staatswesens, das an Russland und an die Türkei grenzte. Ein Deutscher aus dem Rheinland, aristokratisch erzogen, französisch gebildet, europäisch orientiert. Wenn einer behaupten konnte, sich um das große Ganze zu sorgen, so war es Herr von Metternich. Der Staat, dem er diente und von dessen Bestand sein eigenes, glanzvolles Leben abhing, war in das große Ganze untrennbar verwoben. Ein Stück von Deutschland, von Italien, von Polen, von Südosteuropa. Es war ein Gebilde, das gefährlich zitterte, sobald etwas im großen Ganzen sich bewegte. Folglich war Metternich ein Feind jeder Bewegung, jedes plötzlichen, merklichen Fortschrittes. Er hielt nichts von den neuen Ideen, dem Nationalstaat, der Volkssouveränität, der konstitutionellen Monarchie. Der österreichische Kaiserstaat konnte nicht bestehen, wenn sie triumphierten. England, Russland, Frankreich, selbst Preußen konnten durch neue Bewegungen vielleicht etwas gewinnen, Österreich nicht. Und nicht die gesellschaftliche Ordnung, die im österreichischen Europa waltete und unter der er selber, Fürst Clemens, vortrefflich gedieh. An Metternich ist einiges zu loben. Er sah die zerstörenden Wirren voraus, die der Nationalismus den Europäern bescheren würde, und besaß einen hellen Sinn für gemeinsame europäische Verantwortlichkeiten. Dass 1814 ein vernünftiger Friede gemacht wurde, ist sein Verdienst. Aber er war ohne Hoffnung. Er versprach sich nichts von der Zukunft. Er hatte Furcht vor ihr. Er wollte nicht Neues schaffen, sondern bloß, was er selber für unvermeidlich hielt, noch eine Weile hintanhalten. Er traute den Menschen wenig Vernunft zu, obgleich sich selber eine ganze Menge, und nannte sich den Arzt im Weltspital. So als ob alles Treiben der Geschichte, zumal alles Doktrinäre, Idealistische, nichts anderes wäre als Krankheit und Narretei. Tolerant und freundlich, wenn auch lieblos von Hause aus, wurde er grausam aus Staatsräson. Dass in österreichischen Festungen edle Träume angekettet lagen, bekümmerte ihn nicht über Gebühr. Er war betont gegen jedes Dramatisieren der Dinge. »Nur kein Pathos«, schrieb er unter sein Bild. Und doch hat er durch seine angstvolle Defensive manches erst tragisch gemacht, was, hätte man ihm nur seinen natürlichen Lauf gelassen, am Ende gar nicht so furchtbar gewesen wäre. Nachdem er der Mehrzahl der Geschichtsschreiber lange verhasst und der Gott sei bei uns aller Fortschrittsfreunde gewesen war, ist es heutzutage üblich geworden, das herauszuarbeiten, was Metternich gut gemacht hat. Zieht man aber die ganze Rechnung seines Wirkens und schlägt man auch das, was der geschichtlich Handelnde tun kann, als sehr gering an, so möchte das Soll doch größer sein als das Haben. Die Politik der Europäischen Kongresse, insofern Metternich sie beeinflusste, erhielt einen bewegungsfeindlichen, angstvollen, gehässigen Akzent. Man muss das bedauern. Es brachte das Prinzip selber, das gemeinsame europäische Handeln, in Verruf und ließ die Ich-Sucht der einzelnen Macht als das vergleichsweise Fortschrittliche erscheinen. Der russische Zar hätte wohl gern den spanischen Liberalismus, die Unabhängigkeitsbewegung der Südamerikaner unterdrückt, aber er half den griechischen Rebellen gegen ihre türkischen Herren, weil er selber sich zum Erben der Türkei, zum Meister über den Balkan und Konstantinopel zu machen gedachte. Österreich war für gemeinsamen Kampf gegen die Revolution überall, am stärksten aber da, wo seine eigenen Grenzen bedroht waren, in Italien. Dort handelte es auch, mit oder ohne Auftrag Europas, und stellte die absolute Macht boshafter Zwergdespoten wieder her. Das Gleiche tat Frankreich in Spanien. England allein verneinte das Prinzip der Intervention. Gegen die Wiederkehr eines Napoleon, eines revolutionären Imperialismus, müsse man sich allerdings zur Wehr setzen. Sich aber in die inneren Angelegenheiten fremder Staaten einzumischen, den Liberalismus überall blindlings zu bekämpfen, ohne auch nur zu fragen, zu wessen Gunsten man da einschreite und ob das zu Rettende überhaupt rettenswert sei, einer solchen Interventionspolitik könne Großbritannien sich nicht verschreiben. England widerlegte so den Fürsten Metternich auf moralischer Ebene, während es gleichzeitig wacker seine eigenen Interessen wahrnahm. Denn es hatte weder von der liberalen noch von der nationalen Forderung viel zu fürchten. Die Unabhängigkeit Südamerikas konnte ihm eben recht sein, so auch die Unabhängigkeit Griechenlands, vorausgesetzt, dass es keine Unabhängigkeit von Russlands Gnaden wäre. Indem so jede Macht etwas anderes wollte und die Prinzipien nach ihren Interessen bog, fiel das Kongresssystem von selber auseinander. Zuerst in zwei Teile, die beiden Westmächte auf der einen Seite, die drei östlichen Despotien, Russland, Österreich und Preußen auf der anderen, dann in einzelne Stücke, Planeten eines Systems ohne Zentralsonne, die wirr umeinander kreisten, sich zu raschen Verbindungen einten und alsbald wieder trennten und auseinander, gegeneinander strebten, während sie noch beisammen waren. Am treuesten hielt Preußen zu Österreich sowohl wie zu Russland. Denn Preußen war die geringste der Mächte, ohne große europäische, viel weniger Weltinteressen und sehr mit seinem inneren Aufbau beschäftigt. Deutschland war ein Stück Kongress-Europa, mit dem Unterschied, dass hier das Metternich'sche System ungleich länger dauerte. Das österreich-englische Einvernehmen bestand schon seit den frühen 1820er Jahren nicht mehr. Das österreichisch-russische scheiterte an dem Konflikt um die griechische Unabhängigkeit, um nur gelegentlich wieder aufzuleben. Preußen und Österreich fanden unter sich mehr Verbindendes als Trennendes bis in die 40er Jahre und darüber hinaus. Der Rahmen ihrer gemeinsamen Existenz war der Deutsche Bund, der bis 1866 existierte. Er war ein Kongress-Europa im Kleineren, von derselben Macht Österreich geführt, vom gleichen Geist regiert und leider ebenso unfruchtbar. Auch er, insofern er überhaupt etwas tat, tat es im Negativen, in der Verteidigung. Gegen die neuen Ideen wurden hoffnungsarme Feldzüge unternommen. Die Gegenstände, die der Zeit am Herzen lagen, wurden nicht angepackt, nicht von Bundeswegen. Die Bestimmungen der Bundesakte, welche gesamtdeutsche Schöpfungen auf dem Gebiete des Rechts, der Wirtschaft, des Verteidigungswesens immerhin ermöglicht hätten, blieben unbenutzt. So entsprach es dem Geist der Metternich-Ära, so wohl auch der Bundesverfassung, deren Stimmsystem es auf eine Lähmung der Beschlussfähigkeit abgesehen zu haben schien. Die Frage, was ein Bund souveräner Staaten allenfalls zu leisten vermag, hat bis heute keine positive Antwort erhalten. Leistet er Großes, so werden seine Mitglieder bald in der Wirklichkeit aufhören, souverän zu sein, wie es bei den amerikanischen Staaten der Fall war. Die deutschen Staaten blieben auf ihre Souveränität emsig bedacht. Der Bund, den sie bildeten, erwies sich geeignet allenfalls als Wächter, als Verhinderer, nicht als Beweger. Das hieß, er erwies sich als geschichtlich ungeeignet. Denn Bewegung, das ist Geschichte wohl. Was die Bewegung nicht übernehmen kann, was auseinanderfällt, wenn Bewegung stattfindet, lebt nicht. Wenn man trotzdem später mit einer gewissen Wehmut auf die Zeiten des Deutschen Bundes zurückblickte, so darum, weil es vergleichsweise harmlose, sturmfreie Zeiten waren. Beinahe 50 Jahre lang hat Deutschland damals keine ernsthaften Kriege geführt. Ein seltener Segen. Der Geist der Zeit war unkriegerisch. Und nur der Geist der Zeit produzierte die Gegensätze, die dann angeblich den Krieg unvermeidlich machen. Wie im Ernstfall die aus Staatenkontingenten bestehende Bundesarmee sich bewährt haben würde, darüber wäre es müßig zu spekulieren. Das Alte Reich war plötzlich in drei Gebiete zerfallen: Österreich, Preußen und das eigentliche Reich. Vom Bund galt unvermeidlich dasselbe. Wieder müsste man im eigentlichen Bund unterscheiden zwischen den drei süddeutschen Staaten, die seit 1818-19 sich rühmen konnten, Verfassungsstaaten zu sein, Mitteldeutschland und Sachsen, Hannover, den norddeutschen Kleinstaaten. Tief waren die Unterschiede innerhalb jeder Gruppe. Zwischen dem modern aufstrebenden, Kontakt mit England suchenden Hamburg und dem mittelalterlich ständischen, erzkonservativen Mecklenburg, zwischen dem über den Rhein nach Frankreich schauenden, politisch lebendigen Baden und dem scheinkonstitutionellen, kulturgastlichen, aber von Fragen der Macht nur wenig bewegten Bayern. Noch immer war Deutschland ohne Zentrum, noch immer bot es ein Bild bunten, vielgestalten Lebens. Wann Österreich aufhörte, als einfach deutsch zu gelten, dafür lässt ein bestimmtes Jahr sich nicht angeben. Die Gattin des Ministers Humboldt schrieb schon 1815, Österreich ist so verschiedenartig und heterogen in seinen Kräften gemischt, in den Nationalitäten, aus denen es besteht, dass ich alles wetten möchte, dass es noch in diesem Jahrhundert aufhören wird, eine deutsche Macht zu sein. Die nationelle Deutschheit ist offenbar noch im Wachsen und damit hält Österreich nicht Schritt. Den Geist der Zeiten anzuhalten, dazu ist offenbar keine Macht stark genug. 30 Jahre später unterschied Österreichs edelster Dichter Franz Grillparzer schärfstens zwischen Deutschland und Österreich. Er habe, bekannte er stolz, nie im Auslande veröffentlicht, nie in deutschen Journalen geschrieben, womit er seine Heimat als ein in sich geschlossenes Ganzes dem übrigen Deutschland gegenübertreten ließ. Nicht alle waren so habsburgisch gesinnt, so fremd der Forderung des Nationalstaates wie Grillparzer. Nicht allen gelang die Trennung von Deutschland so leicht und selbstverständlich. Metternich selber hielt die Monarchie für ein vorwiegend deutsches Staatswesen, ohne großen Wert darauf zu legen. Deutsch die Hauptstadt, Deutsch die Dynastie, Deutsch sprechend auch die Armee, die hohe Bürokratie. Gleichzeitig förderte er die kulturellen Bestrebungen der Tschechen und Kroaten, die Pflege ihrer Sprachen. Ein Eigenleben der alten Provinzen des Reiches hätte er, des Gleichgewichts halber, gern gesehen. Ungarn ging für sich, ein Reich für sich, Eigentum einer einheimischen Aristokratie, den Deutschen, den europäischen Dingen fern. Hohe Mauern trennten das danubische Kaiserreich von dem übrigen Deutschland. Zollmauern, eine Zensur von Büchern und Zeitschriften, die wenig durchließ. Keine politische Publizistik hier, außer jener, welche die Regierung veranlasste und die von kultivierten Fremden mit Talent ausgeübt wurde. Kein aufgeregtes geistiges Leben, man möchte sagen, keine Öffentlichkeit. Die Polizei allmächtig und allwissend, die Universitäten als Schulen zur Ausbildung von Staatsdienern geplant, die katholische Kirche dem Staat unterworfen. Keine konstitutionelle Beschränkung der monarchischen Macht. Hier tat man oder versuchte man zu tun, als sei die Französische Revolution nicht gewesen. An der Spitze der Pyramide der Kaiser Franz I., ein hart arbeitender Ehrenmann, so wie er sich selber sah, und nicht ohne geduldige Staatsschlauheit, aber kalt, geistlos, hartherzig und das Wohl der Untertanen mit der Größe seines Hauses bedenkenlos identifizierend, nicht von einem Hauch der modernen Ideen berührt. »Ich brauche keine Gelehrten, sondern gehorsame Untertanen«, redete er die Professoren der Grazer Hochschule an. »Wer nicht mit mir übereinstimmt, der mag sich einen anderen Brotherrn suchen.« Dann die zahlreiche Familie des Kaisers mit ihren Sinekuren, Vizekönigtümern, italienischen Thronen. Der hohe Adel, international oder interösterreichisch, nämlich deutsch, tschechisch, ungarisch, italienisch, belgisch, spanisch, doch immer und vor allem österreichisch. Reich, lebenslustig, urban. Die hohe Bürokratie, der Klerus, die provinziellen Honoratioren. Dann das Volk. Die Musik blühte, Oper, Ballett, Zauberstück. Demnächst, aber das war schon ein Zeichen beginnender Unruhe, das Lustspiel. Dies Österreich war ein herrlich, schönes, weites Land. Und obwohl der Staat beständig mit Geldschwierigkeiten kämpfte, war das Land nicht arm. Aber es war kein aktives Gemeinwesen, kein Staat in dem Sinn, den das Wort in den letzten 50 Jahren angenommen hatte. Es hatte kaum Anteil am geistigen Leben Westeuropas. Börne, der Frankfurter Literat, nannte es das China Europas, womit er auf seine Abgetrenntheit, Bewegungslosigkeit, Geschichtslosigkeit anspielte. Konnte es immer so gehen? Konnte man so im 19. Jahrhundert europäische Völker regieren und mit diesem Österreich den Deutschen Bund? Ein Franzose schrieb in den 30er Jahren, das 19. Jahrhundert wird für die österreichische Monarchie tödlich sein. Die Studentenvereinigung der Burschenschaften, die sich von Jena aus über Nord- und Mitteldeutschland verbreitete, war christlich und national, für ein gemeinsames, großes deutsches Vaterland, gegen ausländische, besonders französische Einflüsse, gegen das Judentum, das in der jüngsten Zeit sich literarisch bemerkbar gemacht hatte und dessen bürgerliche Gleichberechtigung sich vorbereitete. Die Studenten waren nicht liberal in dem Sinne des Wortes, der etwas später in den 20er Jahren aufkam. An Verfassungen des süddeutschen Typus lag ihnen nichts. Im Gegenteil, sie hatten das Gefühl, dass solche Volksrepräsentationen aus England und Frankreich eingeführte Kunstprodukte seien, worin sie ja wohl nicht ganz Unrecht hatten. Sie waren aber auch nicht für die absolute Monarchie. Unter den Büchern, die während des großen Studententreffens auf der Wartburg 1817 feierlich verbrannt wurden, sah man die Werke absolutistischer Staatsphilosophen so gut wie das liberale Gesetzeswerk, den Code Napoleon. Eine solche Doppelgegnerschaft zeigt an, wie schwer die politischen Willensmeinungen der Burschenschaften den damals obwaltenden Begriffen und Gegensätzen unterzuordnen waren. Ihr Ideal lag in der Vergangenheit. Die Kleidung, die sie sich wählten, die Bärte und freiwallenden Haare hielten sie für altdeutsch, ihre Farben, Schwarz, Rot und Gold, für die Farben des alten Reiches. Ihr Hass galt den Franzosen, die sich der Welt als Nation des Fortschrittes hatten aufdrängen wollen. Auch der deutschen vorrevolutionären Vergangenheit, dem Rokoko, dem Zopf, den Zieruniformen, aber nicht, weil sie die Vergangenheit, sondern eben wieder, weil sie eine pervertierte, französisch verkünstelte Epoche symbolisierten. Von Jahren kam ihnen das Turnen, die Kraftmeierei, auch ein entschiedener Sinn für Gleichheit, ein Protest gegen erbliche Standesunterschiede. Jahn und seine Schüler innerhalb der Burschenschaften trieben den Franzosenhass ins närrisch Widerliche. Wer seine Tochter Französisch lernen lässt, tut nichts Besseres, als wer sie Hurerei lehrt. Von anderen Altburschen, Arndt, Luden, Fries, konnten die Studenten Besseres lernen. Lebensernst, Schicklichkeit, Glauben an Gott und Glauben an den Menschen. Wie denn das Ganze eine unauflösbare Mischung von Edlem und Törichtem, von Gesundem und fratzenhaft Übertriebenem gewesen sein muss. Keine politisch-moralische Bewegung entspricht in ihrer Wirklichkeit den sauberen Unterscheidungen der Lehrbücher. Jede ist ein Amalgam, vieldeutig, widerspruchsvoll, sich selber die unliebsamsten Überraschungen bereitend. Diese erste deutsche Jugendbewegung aber übertraf an verwirrender Unvergleichlichkeit alles, was seit Rousseau in der europäischen Politik erschienen war. Sie ließ sich besonders mit Begriffen der französischen oder englischen, selbst der südeuropäischen Politik unmöglich identifizieren und wollte es nicht. Görres, der ihr nahe, aber gleichzeitig hoch über ihr stand, suchte ihr Treiben dem französischen Publikum mit den folgenden Worten begreiflich zu machen. »In Deutschland ist es nicht der dritte Stand, der die Revolution gemacht hat. Die Regierungen haben sie unter dem Schutz einer fremden Macht, Napoleons, gemacht. Bei uns bedienen sich die Anhänger des Despotismus jakobinischer Formen und Praktiken, während umgekehrt die Freiheitsfreunde teilweise die Grundsätze der französischen Reaktionäre verteidigen. Das ist die Verwirrung, die den ausländischen Beobachter zunächst vor ein dunkles Rätsel stellt. Schwierige, wichtige Sätze. Mit den klaren Begriffen, an denen der politische Geist Frankreichs sich ausrichtete, reaktionär, konservativ, fortschrittlich, revolutionär, rechts, links, konnte man die deutschen Dinge nicht verstehen. Harmlos waren doch im Grunde diese Knaben. Harmlos, gut und allenfalls geschmacklos. Man hätte sie unbehelligt lassen können. Nun geschah es aber, dass einer von ihnen, ein Bursche von krankhafter Natur, den Dolch, der ihnen allen am Gürtel hing, gar zu ernst nahm. Er gehörte einem engeren Kreis an, der sich der Bund der Unbedingten nannte und unter dem Einfluss eines dämonischen Privatdozenten stand. Er beging einen politischen Mord, warf sich auf einen Lustspieldichter, der aus Berichten an den russischen Zaren ein Taschengeld gewann, und brachte ihn um. O Zeiten, in denen eine solche blutige Albernheit Geschichte machen konnte, in denen sie die Herzen der Bürger begeisterte, empörte, tief bewegte. Aus dem Mörder Karl Ludwig Sand, der enthauptet wurde, machten die Leute einen Blutzeugen der nationalen Sache, einen verirrten Heiligen. Aus dem Morde machte der Fürst von Metternich ein Ereignis beinahe so bedrohlich wie der Bastillensturm. Und das nun nach den allerenergischsten Maßnahmen rief, wenn Deutschland vor dem Chaos errettet werden sollte. Diese Generation von Regenten lauerte immer auf Gefahren, war immer in der Verteidigung. Sie dachte, dass die französische Revolution hätte verhindert werden können, wenn nur der Hof bei Zeiten zugeschlagen hätte, und wollte es besser machen. Es begann eine unerfreuliche Epoche politischer Verfolgungen. Man nennt die Richtlinien, nach denen sie ins Werk gesetzt wurden, die Karlsbader Beschlüsse, weil in vertrauten Ministerbesprechungen in Karlsbad Metternich das Programm durchsetzte, welches der Bundestag insgesamt gut hieß. Es gab eine Kommission zur Untersuchung staatsgefährlicher Umtriebe, deren Befunde von den einzelnen Staaten nach ihren Gutdünken zu verwerten waren. Die Auflösung der Burschenschaften und politische Überwachung der Hochschulen, eine Vorzensur oder Kontrolle aller Druckschriften unter 20 Bogen, das war es im Wesentlichen. Und wieder ist man versucht zu urteilen. Harmlose, glückliche Zeiten, in denen dergleichen als finsterer Despotismus gelten konnte. Aber jede Zeit will mit ihrem eigenen Maßstab gemessen sein. Das frühe 19. Jahrhundert wollte überall in Europa und Amerika auf bürgerliche Freiheit hinaus, was freie Diskussion der Angelegenheiten des Staates mit einschloss. Wer diesen Willen zu ersticken versuchte, sündigte gegen den Geist der Zeit. Desto schlimmer, wenn es ihm gelang. Er beging dann, wie es in der Sprache der Justiz heißt, ein Verbrechen gegen das keimende Leben. Dem Fürsten Metternich gelang es nur halb. Er war zu kultiviert, im Grunde seines Herzens selber zu liberal, als dass er auf der Schärfe der Beschlüsse mit ganzem Ernst hätte bestehen können. Zudem hatte er ja keine positive Lehre zu bieten, den Leuten keinen Glauben aufzudrängen. Was er bot und verlangte, war nur Mäßigung. Für Mäßigung lässt sich aber schwer mit unmäßigen Mitteln streiten. Um das zu erreichen, was man in unseren Tagen totalitäre Macht nennt, muss man selber fanatischen Willen und Glauben haben, was dem Fürsten und seinen Freunden fehlte. Auch kam die deutsche Vielstaatlichkeit der Freiheit zu Hilfe. Einzelne deutsche Staaten, zumal die Süddeutschen, fanden, dass die Karlsbader und Wiener Beschlüsse ihrer Souveränität zuwiderliefen und ließen etwelche von ihnen unausgeführt. Verfolgungen gab es trotzdem, den Ruin unschuldiger Menschen. Geistiges Leben wurde beengt, eingeschüchtert, aus dem Lande getrieben. Das war dumm um 1820. Schlimmer wurde es in den 30er Jahren. Damals hatte der Glaube der Regierungen, man könne durch Gesetze und polizeiliche Verfolgung starke geistige Tendenzen der Zeit ausstampfen, manches Leid verursacht, manch gutes Leben aus seiner Bahn geworfen. Dass der Deutsche Bund nichts anderes zu Wege brachte als die Karlsbader Beschlüsse, kam, so früh schon, einem Bankrott gleich. Er nahm sich recht unbedeutend aus auf dem Papier, aber er fand seine Wirklichkeit nur in gehässiger, biedermeierlich verklausulierter Verneinung. Görres ist uns auf diesen Blättern schon mehrmals vorgekommen. Als junger, übermütiger Geistesabenteurer zur Zeit der Französischen Revolution, als gereifter, aber grimmig zorniger Mann während der dramatischen Monate von Napoleons Fall. Nun begegnen wir ihm noch einmal. Ohne ungewöhnlich alt zu werden, durchlebte er auch die ganze Epoche noch, von der in diesem Kapitel die Rede ist. So viele historische Gestalten muss eine einzige Generation schauen und so gut sie kann, sich ihren Reim auf sie machen. Görres mag uns zum Beispiel dafür dienen, wie ein starker, wacher Geist seinen Weg durch die Wirrnisse der Zeit suchte. Er gehörte zu denen, die über den Ausgang der letzten Napoleon-Krise tief enttäuscht waren. Ein deutsches Reich hatte er sich erhofft, mächtig nach außen, frei nach innen. Stattdessen gab es Metternichs vornehme Leisetreterei. Preußen nach kurzem Schwanken machte das mit. Die Männer, die sich eine kräftige Führung Deutschlands durch Preußen erträumt hatten, mussten sich ins Privatleben zurückziehen. Stein zuerst, später Humboldt. So auch Görres, dessen rheinischer Merkur verboten wurde, nachdem er gewagt hatte, die Reaktion in Preußen anzugreifen. Görres war preußischer Untertan jetzt. Seine Heimat, das Rheinland, war ja auf dem Wiener Kongress zu Preußen geschlagen worden. Die Neugestaltung der Provinz, ihre Vereinigung mit den so wesensverschiedenen Ländern Altpreußens, ging nicht ohne schwere Verdrießlichkeiten vor sich, wobei er sich zum Verteidiger seiner Landsleute machte. Seine These war, dass die Rheinprovinz nicht erobert, sondern durch Vertrag mit Preußen vereinigt worden sei. Dass also in Sachen ständischer Vertretung, wirtschaftlicher Interessen, der Freiheit und Gleichberechtigung der Konfessionen die Bürger dem König gegenüber ihre Rechte hätten. Darüber hinaus nahm er die Partei der enttäuschten Hoffnungen, der unterdrückten Unruhe. Seine Schrift »Deutschland und die Revolution« erschien 1819, nach der Ermordung Kotzebues und nach den Karlsbader Beschlüssen. Hier entwickelte Görres 1815 auf dem Wiener Kongress, seien geschichtlich falsche Entscheidungen getroffen worden. Deutschland wurde um eine neue Gestaltung betrogen. Der Deutsche Bund taugte nicht, er war nur die heilige Allianz auf deutschem Boden, ein Spiel Europas und Europa spielen, kein Ding, das aus eigener freier Kraft existierte. Der Deutsche sei darauf angewiesen, in schöner Universalität allen Völkern anzugehören, ist die Lehre des Tages. Zugleich Schweizer, Trödeljude, Lakai und Klopffechter der ganzen Welt soll er des Vaterlandes, das sie in Fetzen gerissen, nimmer gedenken unter Strafe und schwerer Ahndung. Alle Fratzen des Auslandes mag er sich umhängen. Als aber die Jugend versuchte, die eigene alte Sitte und Tracht zurückzuführen, da wurde es als die tollste Teutschtümelei gescholten und verhöhnt. Die Freiheit, die man in Süddeutschland allenfalls duldete, war nicht jene Deutsche, die zu gründlicher Freiheit noch die verhasste Einheit fügte. Es war nur französische Liberalität, die mit Napoleon sich ausgesöhnt. Man hasste unter den Regenten Bayerns, Württembergs, Badens die Erinnerung an das alte Reich. Ihre Staaten waren kalte Mechanismen, welche alles aus der Geschichte überkommene, natürlich gewachsene ausmerzten. Ihre Verfassungen sind nicht gesellige Vereine von selbstständigen Menschen zu wechselseitiger Bindung und Befreiung eingegangen, es sind Bücher, deren Blätter einst gegrünt, dann zu Lumpen zerrieben, zerstampft und zu Papier gegossen, mit ihren ordinären Gedanken beschrieben, dann beziffert und eingebunden mit goldenem Schnitt, wenn vergriffen, jedes Mal in neuer Auflage wieder erstehen. So ist all ihr Tun ohne Segen, weil es allein auf den Dünkel aufgebaut. Österreich glaubte bloß der Ruhe zu pflegen, von der geistigen Bewegung Deutschlands sich ganz abschließen zu können. Aber so wohlfeilen Kaufes, bloß den Gewinn einstreichend, kömmt keiner von einer historisch gewordenen Verbindung los. Preußen hätte dank seiner ruhmreichen Leistungen im 18. Jahrhundert und wieder 1813 seinen Teil zur nationalen Neugestaltung leisten können. Aber man ergab sich in Berlin einer selbstsüchtigen, nichts als preußischen Politik. Dazu, wie in Österreich, der Gespensterseherei, einer bleichen Furcht vor der Revolution. Durch linkische, bösartige Unterdrückungsmaßnahmen stärkte man nur, was man aus der Welt schaffen wollte. Nach 4 Jahren eines heftigen Parteikampfes, eines unsinnigen Widerstandes gegen die Ansprüche der Zeit und teilweise Einräumungen von der einen Seite und mancherlei Übertreibungen von der anderen, ist es endlich dahin gediehen, dass eine allgemeine Gärung der Gemüter durch ganz Deutschland sich bemeistert und eine Stimmung eingetreten, wie sie wohl großen Katastrophen in der Geschichte vorab zu gehen pflegt. Was den tätigsten, ränkevollsten und verschmitztesten demagogischen Umtrieben für sich von unten herauf nimmer gelungen wäre, das friedliche, ruheliebende, nüchterne und gemäßigte deutsche Volk in allen seinen Elementen und Tiefen aufzuregen und zu erbittern, das haben die, so von oben die Sache bei dem langen Arme des Hebels angegriffen, durch behendes Entgegenkommen glücklich zustande gebracht. Und weiter? Nicht darum sind so furchtbare Stürme über Europa hergezogen, dass schon, während sie noch nachdonnernd am fernen Gesichtskreis stehen, jenes Reich der Mittelmäßigkeit, das sie zersprengt, sich wieder zusammenfinde, in dem jede Kraft ein Missklang ist, jedes Talent eine gefährliche Gewalt, jede Idee als eine Plage gilt und jede Erhebung und Begeisterung als eine gefährliche Narrheit behandelt wird. Nicht flache, abgegriffene und verschlissene Höflinge, die die Unbedeutendheit treiben wie ein Studium und das Nichtige wie ein Geschäft, kann fortan die Geschichte brauchen. Die Bewegung der Studenten bezeichnete Görres als eine natürliche Reaktion gegen all das Falsche, als guten Versuch, doch wenigstens in einem Bereich dem Akademischen zu Wege zu bringen, was im Politischen jämmerlich verfehlt worden war. Selbst die Tat des Studenten Sand wollte er verstehen. Nicht die Tat, aber die Motive billigen. Für die Karlsbader Beschlüsse zeigte er noch mehr Verachtung als Hass. Den Lärm erbrochener Kisten und Kasten, das Gehen und Kommen der Gendarmen und Polizeihäscher, das hastige Überrennen aller rechtlichen Formen, das Verhören und Verriegeln, Verhaften und der Haft entlassen. Mit solchen Mitteln, prophezeite er, könne man den Strom der Geschichte nicht aufhalten. Die Revolution konnte man verhindern und sollte es auch, denn Revolutionen waren furchtbar. Eine deutsche würde wenigstens so schlimm und kriegerisch werden wie die französische. Sie würde mit der Vertreibung aller herrschenden Dynastien, mit der Zerbrechung aller kirchlichen Formen, mit der Ausrottung des Adels, mit der Einführung einer republikanischen Verfassung unausbleiblich endigen. Sie würde dann, wenn sie ihren glücklicheren Wallenstein gefunden, weil jedes revolutionierte Volk notwendig ein eroberndes wird, über ihre Grenze treten und das ganze morsche europäische Staatsgebäude bis an die Grenze Asiens niederwerfen. Das sollte nicht sein. Aber auch nicht törichter Widerstand gegen den Willen der Zeit. Reform sollte sein. Dahin musste man zurückkehren, wo man vor 4 Jahren in Wien von dem rechten Wege abgewichen war. Nicht um eine einzige Theorie wie die von Rousseau konsequent zu verwirklichen, das lag den Deutschen nicht, lag überhaupt den Menschen nicht. Die Theorie ist scharf wie Schwertesschneide und wie Feuersflamme fressend. Alles Menschliche aber ist aus Entgegengesetztem gemischt und in milden Übergängen temperiert und seine Natur hasst wie das Gift alles Unmäßige. Kein jakobinischer Staat, kein nach einem einzigen Plan konstruierter. Deutschland brauchte Monarchie und Adel, wie es ein kräftiges, freies Bürgertum, eine ständische Vertretung der ganzen Nation, Freiheit der Meinung und Lehren brauchte. Maß, nicht revolutionäres Unmaß. Versöhnung, nicht Kampf. Aber zur Versöhnung gehörten 2. Nachdem Görres so gewaltig zum Guten geredet, befahl der König von Preußen seine Verhaftung. Der große Publizist musste fliehen. Da kein deutscher Staat ihm Sicherheit gewährte, ging er nach Frankreich, ins Elsass. Im Denken von Görres finden wir manches für jenen Augenblick Charakteristische, wohl auch manches charakteristisch Deutsche. Liberal war er, aber nicht im Sinn des Liberalismus, der jetzt unter der wiederhergestellten Monarchie in Frankreich praktiziert wurde und den er für eine korrupte, hauptstädtische Komödie hielt. Eine Neugestaltung der deutschen Dinge wollte er, aber sich anlehnend an uralte Überlieferung. Nährstand, Wehrstand und Leerstand, ein Parlament geteilt in Kurien, Bürgertum, Adel, Geistlichkeit. Gab es aber solche Stände noch, nach den Jahrhunderten des Absolutismus, im Jahrhundert des Bürgertums? Wenn es sie noch gab, würden sie die Träger einer zukünftigen Gesellschaft sein? Verlangte Görres, der so sehr an den Strom der Geschichte glaubte, hier nicht ein Umkehren, ein gegen sich selber fließendes Stromes? Darin ist er bezeichnend, dass er zwar den Fortschritt, eine Beimischung von Demokratie, wollte, aber beileibe nicht nach dem Vorbild jener, die sich in Frankreich allmählich herausbildete, eine germanische Demokratie, eine eigentliche Volksgemeinschaft. Dazu hätte es eines starken, guten Geistes bedurft, nicht bloß im einzelnen Publizisten, sondern in der Masse der Menschen, welche Deutschland ausmachten. Mit einer solchen dauernden Begeisterung, der Selbstüberwindung aller egoistischen Interessen, der Adel, forderte Görres, sollte freiwillig und freudig so viele Steuern zahlen, wie er nur eben könnte, darf der Staatsphilosoph wohl nicht rechnen. In Straßburg, wo Görres mehrere Jahre als Emigrant lebte, kehrte er zum Glauben seiner Kindheit zurück. Er, der als junger Mensch die einträglichen Alfanzereien der schwarzen Zauberer verhöhnt hatte, wurde zum Streiter für die katholische Kirche. Der Heimatlose sehnte sich nach festem, zugleich diesseitigem und transzendentem Halt. Die Rückkehr wurde ihm erleichtert durch eine demokratisch-katholische Bewegung, die damals von Frankreich ausging, in Rom freilich kein Lob erntete. Der neue katholische Charakter seines Wirkens führte ihn schließlich nach Deutschland zurück. 1827 wurde er an die Universität München berufen. Preußen protestierte gegen die Anstellung des Demagogen und verlangte seine Auslieferung. Aber Bayern ließ sich nicht dareinreden. Görres lernte so die Vorzüge der deutschen Vielstaatlichkeit kennen. Man konnte in Berlin vogelfrei sein und in München Professor, geadelt sogar, ein hoch angesehener Mann. Im Alter arbeitete Görres viele Jahre lang an einem vierbändigen Riesenwerk, genannt »Die christliche Mystik«. Es enthielt schöne und tiefe, aber auch wunderliche Dinge. So wunderliche, dass die Kirche selber von ihm abrückte. Görres kämpfte jetzt gegen die stärkste Tendenz der Zeit, wie er sie sah, den frechen Bettelstolz, die nüchternste, flachste Geistesarmut. Was die Naturwissenschaft begreifen konnte, gab dem Leben keinen Sinn, war nicht alles, durfte nicht beanspruchen, alles zu sein. Es gab ein anderes, höheres Wissen, beweisbar wie das Physische. Leugnet mir, was die Beteuerung der Besten und Glaubwürdigsten in allen Zeitaltern wiederholt festgestellt, und ich leugne euch die ganze Weltgeschichte. Das bezog sich auf Teufels- und Gespensterspuk, den guten und den bösen Blick, die erprobte Wirkung von Weihwasser. Der Rationalist und Revolutionsvergötterer von 1793, der deutschtümelnde Romantiker von 1806, wurde zum Mystiker auf seine alten Tage. Nicht zum Mystiker nur, zum Lehrer aus Wissenschaft und halsbrecherischer Spekulation gemischter Meinungen, die man nicht anders als abergläubisch nennen kann. Von einem Extrem hatte Görres sich endlich zum anderen fortbewegt und war doch immer derselbe geblieben, ein redlicher Kämpfer für das Recht, ein Wahrheitssucher. 33 Jahre sind eine lange Zeit. Im Leben der Nationen wie der Einzelnen. Sie verändern. Von diesen 33 Jahren, 1815 bis 1848, sagt man wohl, sie seien arm an Ereignissen gewesen. Und wenn man darunter Kriege, Revolutionen, Großkonflikte versteht, so ist das ganz wahr. Vor 1815 und wieder seit 1848 konnten die Zeitungen aufregenderen Lesestoff bieten. Verändert aber haben sich Europa und sein deutsch sprechender Teil in jenen Jahren so gut wie vorher oder nachher, wenn man das Maß der Veränderung überhaupt bestimmen könnte. Es waren Veränderungen von der Art, gegen welche die Regierungen nichts tun können. Es wäre denn, sie sperrten ihr Land von der Weltgeschichte ab, wie Japan das 200 Jahre lang getan hat, wie Fürst Metternich es in Österreich versuchte. Aber der versuchte es ja nicht ernsthaft. Er förderte den Bau von Straßen und Eisenbahnen. Wien wurde zur großen Industriestadt, während er regierte. Was konnte demgegenüber die Verteidigung des Bestehenden auf die Dauer fruchten? Auch waren ja gerade Metternich und seine Freunde nicht so blind, als dass sie nicht den Rückzugsgefechtscharakter ihrer Politik wohl erkannt hätten. »Die Zeit schreitet in Stürmen vorwärts«, schrieb der Staatskanzler. Ihren ungestümen Drang gewaltsam aufhalten zu wollen, wäre ein eitles Unternehmen. Ihre verheerenden Wirkungen zu mildern, das allein ist den Beschützern und Freunden der Ordnung noch übrig geblieben. Die Zeit schritt vorwärts im Ökonomischen, in der Errichtung von Fabriken, von Banken, von Versicherungsgesellschaften. Sie schritt vorwärts in den Zahlen der Bevölkerung, die während der drei Jahrzehnte nach Napoleons Sturz im nicht-österreichischen Deutschland von 24 auf 36 Millionen anschwoll, auch in der Mode, im Lebensstil, der zusehends sich verbürgerlichte. Wenn das farbenunfreudige, graue, gleiche, der Sakko-Anzug mit langen Hosen und Stiefeln, die Brille, die Zigarre bürgerlich sind. Sie schritt vorwärts im Geistigen, in der Auflockerung der Sprache. Vorwärts? Wir meinen damit nicht notwendig besser. Dem Worte vorwärts haftet eine positive, erfreuliche Bedeutung an, die wohl aus dem Kriege kommt. Dort ist das Vorwärtsgehen besser als das Zurückgehen. Weil nun die Zeit in einer einzigen Richtung verläuft, die man sich nach vorwärts vorstellt, so wird man leicht verführt, auch den Inhalt der Zeit, die Veränderungen, welche sie zeitigt, als Fortschritt zu empfinden. Nie war der Fortschrittsglaube stärker, selbstsicherer als im 19. Jahrhundert. Er kam aus dem 17. und 18. Jahrhundert, er hatte zu tun mit dem Fortschreiten der Wissenschaft, und die schritt ja eindeutig und gewaltig vorwärts. Er verband sich mit der politischen Geschichte, in der man ein Fortschreiten zur Freiheit, Selbstregierung, zu bürgerlich vernünftiger Ordnung sah. Wir setzen Fortschritt auch wohl gleich mit erwünschter Vermehrung. In der Zeit, von der die Rede ist, haben wir es mit einer Vermehrung von Energie zu tun, die sich dann immer nur beschleunigen sollte. Erhöhung der Produktion, Beschleunigung des Verkehrs, Wachstum der Bevölkerung. In alledem stürmte die Zeit in der Tat vorwärts. Was die Vermehrung des Guten und Schönen, des menschlichen Glücks betrifft, so bringt jede Veränderung Verlust und Gewinn. In diesem Sinn gibt es keinen eindeutigen Fortschritt. Im Jahre 1840 war das den Leuten nicht so selbstverständlich, wie es uns heute ist. Die wesentlichen Veränderungen sind die allmählichen, undramatischen, die jeden Tag geschehen und zur großen Summe werden. Plötzliche Revolutionen, wenn sie überhaupt etwas taugen, können nur dem freien Lauf geben, was sich jahrzehntelang Tag für Tag angesammelt hatte. Ähnliches gilt für die sogenannten Generationsablösungen, die im öffentlichen Leben ja nicht wirklich vorkommen. Durch das Hinscheiden der einen oder anderen hervorragenden Persönlichkeit zu geschehen nur scheinen. Zu Beginn der 1830er Jahre starben in Deutschland zwei Männer, die in ihrer Sphäre lange geherrscht hatten, Goethe und Hegel. Damals hatte man das Gefühl, als sei mit ihnen eine Epoche zu Ende gegangen und beginne nun eine andere, geringere sowohl wie aktivere Zeit. Es kann aber das Hinschwinden zweier Individuen eine solche Zeitenwende nicht bewirken, nur sie symbolisieren. Das, was nun in der deutschen Literatur sich breitmacht, war schon vorher da und hatte den Dichterfürsten längst für veraltet gehalten. Schließlich wird sich nie bestimmen lassen, inwieweit die Revolution von 1848 aus einer Veränderung der Gesellschaft stammte und inwieweit sie eine spontane, eine Sache der Intellektuellen und vom Ausland, von Frankreich, von Vorwegnahmen und irrtümlichen Vergleichen angeregt war. Das Letztere war sie gewiss auch und stark. Die alten Führer waren Männer aus der Napoleonzeit und hatten noch dieselben Ideen, die 1818 in Deutschland rumort hatten. Die Jüngeren dachten anders und waren anders. Anders war auch die deutsche Gesellschaft geworden, sah viel moderner aus. Und da an den Herrschaftsverhältnissen sich beinahe gar nichts geändert hatte, so waren sie 1848 klärlich veralteter als 1815. Aber die Industrialisierung war doch selbst 1848 noch in ihren Anfängen. Die Städte im Durchschnitt hatten nur eben mit dem Gesamtwachstum der Bevölkerung Schritt gehalten und der irrte, der, wie Karl Marx, aus französischen Erfahrungen gewonnene Begriffe glatt auf Deutschland übertrug. 1830, Juli. Die Stadt Paris, Arbeiter und Studenten, erhebt sich gegen den Bourbonenkönig Karl X., der die Verfassung umzustoßen im Begriff war. Barrikadenkämpfe, Flucht des unbelehrbaren alten Herrn, kluge Bürger, denen der Aufruhr zu weit zu gehen droht, erheben auf den Thron den Verwandten des Königshauses, Louis-Philippe von Orléans. Tiefer Eindruck in Europa. Die Verjagung der Bourbonen ist das Ende der Restauration, ein Schlag gegen das Gesamtwerk des Wiener Kongresses. Wenn die Herrschenden das durchgehen lassen, so ist's ein Präzedenzfall von unabsehbaren Folgen. Sie lassen es durchgehen. Sie können jetzt nach 15 Jahren nicht zur Wiederherstellung der Bourbonen Krieg führen. England denkt nicht daran. Und dann auch Österreich und Preußen nicht. Höchstens der Zar, der aber bald anderswo zu tun bekommt. Funken flog von einem Zentrum zum anderen. Im August Revolution in Brüssel. Aufstand der Belgier gegen die landfremde Bürokratie des Königs der Niederlande. Im November der Polen gegen die russische Herrschaft. Im Februar der Römer gegen den Papst, ihren veralteten Souverän. In England im Laufe des Jahres 1831 gesteigerte, oft gewalttätige Agitation für eine Parlamentsreform. Die alte Ordnung, das Bestehende, wie Metternich es nennt, scheint überall zusammenzubrechen. Aber es steht geschrieben, dass nicht der internationale Liberalismus in Europa siegen soll, sondern andere, schwerer zu beschreibende Kräfte. In Belgien fängt Staatskunst die Katastrophe ab. Die Großmächte entschließen sich, ein selbstständiges, ewig neutrales Königreich der Belgier entstehen zu lassen. Das neue Land wird bald ein Modell der Selbstverwaltung in Staat und Kommunen. Hier schafft eine Verfassung den Thron, nicht der Thron, gnadenhalber, die Verfassung. Die Polen überlässt man ihrem Schicksal, den Kanonen und Galgen des Kaisers Nikolaus. Wobei Preußen aktiv mithilft. Es mobilisiert an seinen Ostgrenzen, um ein Übergreifen des Aufstandes auf seine polnische Provinz Posen zu verhindern und polnische Flüchtlinge ins Feuer zurückzutreiben. In Rom gibt es die österreichische Armee. Und gute Ratschläge für den Papst, es nun mit ein klein wenig Modernismus zu versuchen. 1833 ist Europa zur Normalität zurückgekehrt. Daran, dass die neue französische Regierung rechtmäßig sei, zweifeln bald nur noch einige wenige Prinzipienritter. Auch Deutschland ist ein Teil der Welt, in der diese Ereignisfolge stattfindet. In einigen Staaten des Bundes, Hessen, Hannover, Sachsen, kommt es zu Pressionen der Bevölkerung, die ein Staatsgrundgesetz im Sinn des modernen Staatsbegriffs erzwingt. Groß ist die Begeisterung für den Freiheitskampf der Polen, groß auch für das Wiedererscheinen der alten Helden aus sagenhafter Revolutionsvorzeit in Paris, solange es noch nicht klar ist, dass der König Bürger Louis Philippe einen sehr nüchternen, um nicht zu sagen unedlen Kurs zu steuern gedenkt. Das hat einen anderen Ton als die Feiern der Burschenschaften 12 oder 14 Jahre früher. Es ist radikaler, internationaler, der gesamteuropäischen Bewegung des Liberalismus angepasster. Schwarz-Rot-Gold ja, aber nichts mehr von altdeutscher Kleidung, von Franzosenhass. Im Gegenteil. Es ist jetzt gerade Frankreich wie vor dem um 1790, an dem man sich ausrichten will. Auf einer politischen Kundgebung zu Hambach in der Pfalz, 1832, werden Reden gehalten, wie sie französische oder italienische Volksmänner nicht anders hätten halten können. In einem Augenblick, wo die deutsche Volkshoheit in ihr gutes Recht eingesetzt wird, in dem Augenblick ist der innigste Völkerbund geschlossen. Denn das Volk liebt, wo Könige hassen, das Volk verteidigt, wo Könige verfolgen, das Volk gönnt das, was es selbst mit seinem Herzblut zu erringen trachtet und was ihm das teuerste ist, die Freiheit, Aufklärung, Nationalität und Volkshoheit, auch dem Brudervolke. Das deutsche Volk gönnt daher diese hohen, unschätzbaren Güter auch seinen Brüdern in Polen, Ungarn, Italien und Spanien. Hoch, dreimal hoch leben die Vereinigten Freistaaten Deutschlands. Hoch, dreimal hoch das konföderierte republikanische Europa. Es ist der unbeschwerte Optimismus derer, die sich nur mit Ideen befassen, die selber noch nichts erfahren haben und die der großen Erfahrung der Französischen Revolution niemals nachdachten. Die Völker sind gut, lasst sie heran und jagt die Fürsten fort. Das Übrige findet sich von alleine. Etwa dadurch, wie einer in Hambach vorschlägt, dass die Franzosen den Deutschen Elsass und Lothringen geben und sich mit dem französisch sprechenden Teil der Niederlande dafür schadlos halten. Es ist eine kleine Minderzahl, die so denkt und redet und über die Forderungen des Konstitutionalismus hinaus zum Gedanken der demokratischen Republik vordringt. Der Weg zu ihr scheint glatt, weil die Sache logisch ist, weil der gesunde Menschenverstand sie zu diktieren scheint. Die Hindernisse, die auf dem Weg liegen, sind freilich nicht logisch, aber zäh. Die Geschichte hat sie gemacht. Was fragt die Geschichte nach gesundem Menschenverstand? Man nimmt die Radikalen ernst genug, um sie zu fürchten. Eine neue Welle von Verfolgungen beginnt, bösartiger als die von 1819. In Preußen, in Hessen, selbst im gemütlichen Bayern. Hunderte von Todesurteilen werden gefällt, zwar nicht vollstreckt, aber die Verurteilten in Zuchthäusern und Festungen in ihrem Lebensmut gebrochen. In fremden Hauptstädten, London, Paris, Brüssel, Zürich, treffen sich deutsche Flüchtlinge. Viele, nicht die schlechtesten, kehren ihrer Heimat für immer den Rücken und wandern nach Amerika aus. Tief ist der Gegensatz zwischen der bestehenden politischen Ordnung und der Intelligenz des Landes. Dass es so, wie es ist, nicht bleiben kann. Eine monarchische, bürokratisch-militärische Herrschaftsform dem Geist der Zeit nicht mehr entspricht, daran zweifelt eigentlich niemand, der über diese Dinge überhaupt nachdenkt, was immer nur eine Minderzahl ist. Durch wen aber, wie, wann, in welchem Sinn eine Veränderung stattfinden soll, darüber gibt es nur die unbestimmtesten Vorstellungen. Schöpferische Leistungen werden auf anderem Gebiet vollbracht und von anderen Menschen. Seit 1818 ist der preußische Staat ein einheitliches Zollgebiet. Es ist die Politik der preußischen Minister, den Deutschen Bund vor vollzogene Tatsachen zu stellen, durch hohe Durchfahrtszölle die von Preußen eingeschlossenen Kleinstaaten zum Anschluss an das preußische Wirtschaftssystem zu zwingen. Nebenbei durch niedere, dem Freihandel nahekommende Einfuhrzölle die Interessen der Landwirtschaft zu fördern. Nacheinander treten erst einige norddeutsche Zwergstaaten, dann Hessen, dann Bayern und Württemberg, dann Baden, Sachsen dem Zollverein bei. Die binnendeutschen Zollschranken verschwinden. Die Regierungen der Mittelstaaten überlassen die Führung ihrer Handelspolitik trotz formalen Mitspracherechts von nun an im Wesentlichen den Regenten Preußens. Nur einige norddeutsche, nach dem Meer und nach England orientierte Staaten, Hannover, Hamburg, halten sich draußen. Die Absichten des Zollvereins sind wirtschaftliche, entsprechen der Natur der Dinge und werden von einem so unpreußischen, so ideenreichen, zukunfts- und freiheitsfreudigen Schriftsteller wie dem württembergischen Nationalökonomen Friedrich List propagiert. Wie kann das deutsche Wirtschaftsleben so werden, wie das englische, das französische, das amerikanische schon ist, solange Schlagbäume Anhalt Köthen von Anhalt Dessau trennen? Die Absichten sind aber nebenher auch politische. Die Wichtigkeit des Zollverbandes zwischen Preußen und Süddeutschland, schreibt der preußische Finanzminister, liege darin, dass Einigung dieser Staaten zu einem Zoll- und Handelsverbande zugleich auch Einigung zu einem und demselben politischen System mit sich führt. Metternich versteht das gut, versteht, was der Anschluss Österreichs aus dem von Preußen geführten geeinten Wirtschaftsgebiet bedeutet, und sucht ihn zu verhindern. Aber seine diplomatischen Mittel halten den Strom der Waren nicht auf, so wenig wie seine polizeilichen den Strom der Gedanken. Das Wirtschaftliche ist nicht dasselbe wie das Politische, und wir wollen uns hüten zu sagen, dass von da an, vom 1. Januar 1834 an, der Gang der deutschen Geschichte vorgezeichnet sei. In jeder Krise aber muss die Tatsache der wirtschaftlichen Einheit und Abhängigkeit von nun an heimlich und mächtig wirken. Sie schafft nichts Unabwendbares, aber sie zieht gewaltig nach einer Seite. Übrigens sind die süddeutschen Liberalen gegen den Zollverein. Sie sehen in ihm eine Unterwerfung des Südens unter das reaktionäre Preußen, was er in gewissem Sinn ja auch ist. Könnte aber die wirtschaftliche Einheit und Blüte zuletzt sich nicht auch gerade gegen jene Mächte auswirken, vor denen die Liberalen sich fürchten? Die Geschichte birgt Überraschungen auch für den Sieger und oft die unliebsamsten gerade für ihn. Den Rahmen, den der Zollverein schafft, füllen die Eisenbahnen. Wieder ist Friedrich List der Rufer im Streit für sie. Und die erste große Linie, Leipzig-Dresden, seiner drängenden Initiative zu danken. Es folgen München-Augsburg, Frankfurt-Mainz, Berlin-Anhalt. 1845 gibt es etwa 2000 Kilometer Schienenstränge in Deutschland. 10 Jahre später sind es schon nahezu 8000 und ist der Bau der großen Linie in vollem Gang. Ist er nicht das Geheimnis, der Kern der Geschichte dieses und der folgenden Jahrzehnte? Ist nicht er es, der Deutschland verändert, tiefer, unwiderstehlicher als alle Revolutionen, Kriege, Staatsränke zusammengenommen? Die Eisenbahnen produzieren, verschlingen, reproduzieren das Kapital, das in mehr Eisenbahnen angelegt wird, lassen Banken und Börsen entstehen, geben der Montan- und Maschinenindustrie den entscheidenden Auftrieb. Sie schaffen den neuen Typus, der sie schafft und verwaltet. Unternehmer, Arbeiter, Ingenieure, Beamte. Sie wirbeln die Menschen durcheinander, beschleunigen das Nachrichtenwesen noch bevor der elektrische Telegraph in Funktion tritt, vervielfachen die Dichte des Personen- und Güterverkehrs, sie vertausendfachen sie buchstäblich. Sie revolutionieren die Kriegskunst. Sie verändern das Gesicht der Städte, den Lebensrhythmus des Landes, reißen die einsamen Dörfer in den Kreis städtischen Lebens. Sie machen reich, sie machen arm und die Armen zu dem, was man nun die Proletarier nennt. Sie machen das Land klein, das früher so weit und so schön war. Von alledem ist 1840 der geringste Anfang zu spüren. In Deutschland ist es überwiegend das private Kapital, das die Eisenbahnen baut und aus ihnen jährlich Dividenden von 15 und mehr Prozent zieht. In Österreich ist es der Staat. Aber Metternichs Österreich, sind einmal die Eisenbahnen da, kann nicht Metternichs Österreich bleiben. Der Poet Heinrich Heine spricht dieses Geheimnis in einem Gedicht aus, der Fabel vom Pferd und vom Esel. Beide Tiere sehen zusammen auf eisernen Schienen, so schnell wie der Blitz, Dampfwagen und Dampfkutschen mit dem schwarz bewimpelten Rauchfangmast prasselnd vorüberrutschen. Worauf das Pferd sich entsetzt, seine Zeit sei vorbei, der Mensch werde es nicht mehr brauchen, nicht mehr füttern und zum Teufel jagen. Jedoch der Esel bleibt munterer Dinge. Er, das schlichte, anspruchslose, nützliche Arbeitstier, habe von der neuen Zeit nichts zu fürchten. Ihn würden die Menschen immer benötigen. Moral? Die Ritterzeit hat aufgehört und hungern muss das stolze Pferd. Dem armen Luder, dem Esel, aber wird niemals fehlen sein Heu und Haber. Die Ritterzeit hat aufgehört. Dass die Ritter, die Regenten Deutschlands, sich weigern, es anzuerkennen, darauf beruhen die politischen Kämpfe der folgenden Jahrzehnte. Freilich vollziehen sich die Dinge in der Wirklichkeit viel, viel langsamer als im Denken. So wenig der Zollverein von heute auf morgen die politische Einheit Deutschlands schafft, die gleichwohl in ihm angelegt ist, so wenig bewirkt die neue Industrie, welche um die Eisenbahn herum entsteht, von heute auf morgen jene Vermengung oder Aufhebung sozialer Klassen, welche sich gewisse Theoretiker von ihr erwarten. Mittlerweile geht der Gymnasiast Friedrich Engels in seiner Heimatstadt Barmen täglich an Fabriken vorbei, wo die Arbeiter in den niederen, von keinen Gewerbeinspektoren kontrollierten Räumen mehr Kohlendampf und Staub einatmen als Sauerstoff. Unter ihnen 6-jährige Kinder. Und ihm und anderen kommt die Idee, die in solchen Zeiten den Leuten wohl kommen musste. Der Kern aller Geschichte ist Wirtschaftsgeschichte. Politische Kämpfe sind nur der Ausdruck dessen, was im Bereich der Arbeit und des Erwerbs vor sich geht. Politiker nur Hampelmänner an Fäden, die sie selber nicht spüren. 1837. Ein Potentat der zweiten Größenordnung, der König von Hannover, Engländer von Geburt und durch dynastischen Zufall nach Hannover verschlagen, stößt dort das Grundgesetz um, das einige Jahre früher noch unter dem Eindruck der Pariser Julirevolution verkündet worden war. Er will selber entscheiden, unbelästigt von der neumodischen Krankheit des Parlamentarismus. 7 Professoren der Universität Göttingen protestieren. Es sind berühmte Gelehrte darunter. Der liberale Historiker Dahlmann, die gefeierten Germanisten, Sprachforscher, Märchensammler, die Brüder Grimm. Der König entlässt sie. Wieder ist der Fall bescheidener Art, verglichen mit dem, woran spätere Generationen sich gewöhnen werden. Aber das, was ein Element anrichtet, hängt von der chemischen Lösung ab, mit der man es mischt. So sehr ist Deutschland ein Rechtsstaat, so tief ist überall der Respekt vor den Meistern des gelehrten schönen Wortes, dass die Absetzung der 7 Unabsetzbaren einen Entrüstungssturm entfacht, als sei im hellen 19. Jahrhundert mitten in unserer glücklichen Jetztzeit, wie der neue Ausdruck ist, ein Kaiser Nero erschienen. Man reißt sich die Protestschriften der Grimm und Dahlmann aus den Händen. Ein Verein wird gegründet, der den Entamteten ihr Gehalt weiterzahlt. So groß ist die Erregung, dass die süddeutschen Staaten beim Bunde vorstellig werden, der hannoveranische Verfassungsbruch sei von Bundes wegen rückgängig zu machen. Der königliche Don Quixote hat den Professoren zeigen wollen, wer der Meister sei. Professoren, Schauspieler und Huren kann man immer haben. Nun zeigen die Professoren, dass sie die Meister sind, der geachtetste Stand im Lande, dass die Macht der öffentlichen Meinung jetzt größer ist als die Macht der traditionellen Autorität. Der Mittelstand, meint um diese Zeit der junge Friedrich Engels, regiert in England und Frankreich direkt, in Deutschland indirekt, durch die öffentliche Meinung. Daran ist etwas. Trotz Zeitungszensur und Hochschulüberwachung, trotz des Mangels eines großen Forums, wie es in Westeuropa die Parlamente abgeben. Die Entlassung der Göttinger Sieben wird in demselben Jahr durch ein Ereignis übertrumpft, das die öffentliche Meinung in tieferen Aufruhr bringt. Die Verhaftung des Erzbischofs von Köln, Droste, durch preußische Polizei. Dem ist ein langes Verhandeln zwischen dem Staat und dem kirchlichen Würdenträger vorhergegangen. Gegenstand ist die Ausbildung der Priester, die der Staat durch seine, die neu gegründete Bonner Universität geschehen lassen will, wozu dort liberale, der historischen Forschung freundlich gesinnte Theologen zur Verfügung stünden, während der Bischof auf der Erziehung der Priester in seinem Seminar beharrt. Es soll der Staat seine Hände von diesen eigensten Dingen der Kirche lassen. Gegenstand ist ferner die konfessionell gemischte Ehe. Der Bischof, einem päpstlichen Befehl folgend, will deren Einsegnung nur vornehmen, wenn die Eheschließenden sich verpflichten, ihre Kinder katholisch zu erziehen. Der Staat wünscht eine Milderung des Grundsatzes, erhält sie auch von dem Vorgänger Drostes zugestanden. Der Nachfolger, ein frommer, asketischer und starrer Mann, hält sich an das päpstliche Breve, nicht an die Vereinbarung mit dem Staat. Darüber kommt es zur Krise. Preußen ist nicht gewohnt, eine ihm fremde, unabhängige Macht in seinen Grenzen zu dulden. Der Erzbischof, der sich nicht fügen will, wird ausgehoben und auf die Festung Minden gebracht. Nicht seit Napoleon den Papst nach Frankreich entführen ließ, ist dergleichen gegen einen hohen Kirchenfürsten gewagt worden. Hier wagt es nicht ein revolutionärer Diktator, sondern der fromme, konservative preußische Staat. Empörung geht durch das katholische Deutschland. Gierig greift die öffentliche Meinung den Konflikt auf, der ein Gesamtdeutscher ist und eine gesamtdeutsche Diskussion ermöglicht, wenn sie sich auch auf geistlicher Ebene bewegen muss. Dutzende von Pamphleten erscheinen. In München interveniert mit gewaltiger Stimme der alte Görres. Seine Schrift Athanasius ist die Rache des Rheinländers am preußischen Staat, der ihn verfolgen ließ. Und sein Leben gebrochen hätte, wenn es ein weniger starkes Leben gewesen wäre. Es sind innere Widersprüche, die Görres da entwickelt. Die Kirche, fordert er, muss frei sein von Staat, Herren in ihrem eigenen heiligen Hause. Gleichzeitig muss der Staat sie als die große geistige Macht im Leben des Volkes anerkennen. Weder darf der Staat die Kirche bemeistern, noch auch taugt die Trennung beider voneinander, als ob die Bereiche des Lebens sich säuberlich trennen ließen, anstatt sich zu durchdringen und eben darin ihrer Würde und Selbstständigkeit zu genießen. Als ob nicht diese angebliche Trennung zur Herrschaft des Staates über die Kirche, dann aber zur Herrschaft der Revolution über den Staat führen müsste. Absoluter preußischer Staat, bürokratischer Fürstenstaat, Rationalismus, Atheismus und Revolution. In all dem sieht Görres nur eine einzige Kette von Gefahr. Im Grunde ein und denselben Gegner, den Gegner deutscher Freiheit, Frömmigkeit und Ordnung. Seine Schrift schlägt ein, bewegt die Gemüter wie noch alles, was der große Publizist geschrieben hat. Im Jahr darauf gründet er in München die historisch-politischen Blätter für das katholische Deutschland, eine konservative, gesamtdeutsche, sowohl wie entschieden bayerische, entschieden antipreußische Zeitschrift. Sie wird später gegen die Einigung Deutschlands durch Preußen kämpfen, solange sie es mit einem Funken von Hoffnung tun kann. 1840. Es stirbt der letzte Monarch der Napoleonzeit, der alte Friedrich Wilhelm III. Von Preußen. Als absoluter Herrscher über 15 Millionen preußischer Bürger folgt ihm nach den Regeln der Erbmonarchie sein ältester Sohn, Friedrich Wilhelm IV. Hier ist ein Generationswechsel von historischer Bedeutung. Das lastende Symbol der alten Zeit ist tot und begraben. Von dem neuen Mann weiß man, dass er begabter als sein Vater sei und kein Freund von dessen aufgeklärter Bürokratenherrschaft. Auf allen Seiten, so Karl Marx, war man einig, dass das alte System überlebt und bankrott sei und aufgegeben werden müsse. Und was man unter dem alten König schweigend ertragen, wurde nun laut für unerträglich erklärt. In dilettantischer Weise hatte er sich mit den Elementen der meisten Wissenschaften bekannt gemacht und hielt sich daher für kenntnisreich genug, sein Urteil in jeder Sache für entscheidend anzusehen. Er war überzeugt, er sei ein Redner ersten Ranges, und es gab sicher keinen Handlungsreisenden in Berlin, der ihn an Fülle vermeintlichen Witzes und an Geläufigkeit im Sprechen übertreffen konnte. Kaum war das Mundwerk des neuen Königs durch den Tod seines Vaters entfesselt, da machte er sich auch schon daran, seine Intentionen in Reden ohne Zahl zu verkündigen. Das ist mit Marx'scher Bosheit gesehen. Aber Marx'sche Bosheit trifft manchmal den Kern der Sache. Friedrich Wilhelm IV. Ist eine der Persönlichkeiten, die der Zufall an eine Weiche der geschichtlichen Bahn gestellt hat. Er kann sie so oder so stellen. Er ist kein großer Mann, nichts weniger als das, aber so platziert, dass sein Charakter entscheidend wirkt durch Tun oder Nichttun. Er ist geistreich, auch guten Willens, gebildet, liebebedürftig, schönheitsbegeistert, aber schwach, beherrscht von der Macht des Augenblicks, selbstgefällig improvisierend, abhängig von Ratgebern, die er übers Ohr zu hauen liebt, abergläubisch, hochmütig, treulos. Zum Schluss wird er geisteskrank, ein Leiden, von dem man treffend sagt, dass es ausbreche. Was in uns ausbricht, hat schon immer in uns gelegen. Seine Ideen sind die des Romantikers, der mit seinem Zeitalter zerfallen ist. Mit der liebevollen Zustimmung des Volkes möchte er wohl regieren, aber es soll sich diese Zustimmung auf mittelalterliche Weise ausdrücken und die Gesellschaft prachtvoll hierarchisch geordnet sein. Dienende, fröhliche Bauern, biedere Bürger, frommer Klerus, treuer Adel, der Fürst im Kreise seiner Vasallen. Um 1845 geht das nicht. Die Liberalen wollen etwas anderes. Es widert den Monarchen an, dass sie sein hohes Ziel missachten. Die schnöde Judenklicke, schreibt er an einen Freund, legt täglich durch Wort, Schrift und Bild die Axt an die Wurzel des deutschen Wesens. Sie will nicht wie ich Veredelung und freies Übereinanderstellen der Stände, die allein ein deutsches Volk bilden. Sie will Zusammensudeln aller Stände. Auch von einem geeinten Deutschland träumt Friedrich Wilhelm IV. Meist schreibt er Deutschland, nach einer Patriotenmode, die um 1813 aufkam. Es soll unter den Habsburgern das Reich in alter Pracht sein, in dem der König von Preußen als Reichserzfeldherr ein passendes Amt finden könnte. Dergleichen ist in den 1840er Jahren noch närrischer, als es heute klingen mag. Unsere Zeit, die Zeit, in der dies niedergeschrieben wird, ist ratlos und ideenmüde. Sie weiß nicht, worauf sie hinaus will. Folglich scheint alles in ihr möglich. Aber 1845 weiß man sehr wohl, worauf man hinaus will. Man hat Ideen, an die man glaubt, eminent bürgerliche, nüchterne Ideen. Was soll man da mit Reichserzfeldherren und Grafen bänken? Die neue Regierung beginnt gut. Eine Amnestie entlässt die politischen Strafgefangenen. Opfer der Verfolgungen von 1819 werden in Ehren aufgenommen. Gegenüber Frankreich, das eben damals seine unglückliche Forderung nach dem Rheinland aufleben lässt, nimmt Friedrich Wilhelm eine betont nationaldeutsche Haltung ein. Der katholischen Kirche werden Zugeständnisse gemacht, die den Konflikt zwischen Kirche und Staat vorläufig beschwichtigen. Erzbischof Droste darf nach Köln zurückkehren. Die Provinziallandtage, die Zeitungen werden freier. Nicht länger sind Metternich und der Zar die Leitsterne, nach denen Berlin seinen Kurs ausrichtet. Zum ersten Mal seit 1815 scheint Preußen im politischen, moralischen die Führung Deutschlands zu verdienen. Aber dann geschieht nichts. Der König temporisiert, bankettiert, redet. Das Kind, urteilt ein Freund von ihm, freut sich, wenn der Vogel, den es am Bande flattern lässt, sich recht gebärdet wie ein wirklich freier Vogel, aber um keinen Preis würde es den Faden zerschneiden und den Schein zur Wahrheit machen. So vergehen 6 Jahre. Jahre des Orakulierens, Versprechens und wieder Zurückziehens. Jahre des Gründens und Bauens, Jahre auch der Missernte, der Hungersnot. 1843 wird die Rheinische Zeitung eines Dr. Marx, die in Köln erscheint, wegen Zügellosigkeit des Ausdrucks und der Gesinnung verboten. Zeitungen kann man leicht verbieten, das, was sich in Zeitungen ausdrückt, manchmal weniger leicht. Im Sommer des Jahres 1844 benehmen die Leineweber in dem schlesischen Städtchen Peterswaldau sich sonderbar und erschreckend. Sie rotten sich zusammen, 2000 von ihnen, verwüsten die Häuser der reichen Fabrikanten, demolieren die Fabriken und verlangen höheren Lohn. Die Untersuchungen decken die entsetzlichen Bedingungen auf, unter denen sie leben. Daran schuld sind der Weltmarkt und der Arbeitsmarkt, welch letzterer die Unternehmer nur allzu sehr begünstigt. Wie sie ihren Vorteil wahrnehmen, darüber berichtet das Lied der Weber, das Blutgericht, von dem niemand weiß, wer es gemacht hat. Ihr Schurken, all ihr Satansbrut, ihr höllischen Dämone, ihr fresst der Armen Hab und Gut, und Fluch wird euch zum Lohne. So geht es durch 24 Strophen. Die stärkste Anklage des frühen Kapitalismus, die je gereimt wurde. In Paris dichtet Heinrich Heine sein Lied »Die schlesischen Weber«. Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen, der den letzten Groschen von uns erpresst und der uns wie Hunde erschießen lässt. Wir weben, wir weben. In Wahrheit ist Friedrich Wilhelm erweicht von dem Elend, über das man ihm berichtet, und er spendet aus seiner eigenen Schatulle. Auch wohltätige Vereine bemühen sich, aber das ist Symptompfuscherei. Die preußische Bürokratie versagt gegenüber dem Problem, wie gegenüber der Hungersnot, die im Winter 1847 in Schlesien und Ostpreußen wütet. Der Staat hat noch keine parlamentarischen Institutionen, aber im Felde der Wirtschaft ist er nur allzu liberal. Löhne wie andere Preise werden von Angebot und Nachfrage bestimmt. Was hier wirklich vorgeht und wirklich Not täte, bleibt unbegriffen. Auf ihre Art begreifen es die unheimlichen Leute, die man neuerdings die Sekte der Kommunisten nennt. Eine schwer greifbare Gruppe mit ausschweifenden Zielen. 1847. Endlich entschließt sich der König von Preußen, einen Schritt in der Verfassungsfrage zu tun. Er ruft Vertreter der Nation nach Berlin. Aber es ist nicht die Art von Volksvertretungen, von der die öffentliche Meinung sich das Heil verspricht, nicht einmal die an sich sehr bescheidene Art, an die die Süddeutschen seit Jahrzehnten gewöhnt sind. Es sind nur Vertreter der Provinzen, die Vereinigten Stände. Die Oberhäupter ehemals reichsunmittelbarer, mediatisierter Adelsfamilien, die erwählten Vertreter des kleineren Adels, der Städte, der Bauern. Aus dem Adel macht der König zudem noch eine getrennte Herrenkurie, eine Nachahmung des englischen Oberhauses. Nur Finanzfragen sollen gemeinsam von allen Ständen besprochen werden. Es ist aber im Grunde wohl nicht entscheidend, auf welche Weise ein Parlament gewählt wird. Seine besseren Mitglieder werden immer, wenn nicht das Volk, so doch die Meinungen vertreten, die im Augenblick an der Tagesordnung sind. Der Vereinigte Landtag gefällt der öffentlichen Meinung nicht. Mit den Bedürfnissen der Zeit, so berichtet der österreichische Gesandte in Berlin, ist die Verfügung schon darum nicht in Einklang, weil dem ständischen Statut die Grundbedingung einer modernen Konstitution fehlt. Wichtiger, der Vereinigte Landtag gefällt sich selber nicht. Und eben darin beweisen seine Mitglieder, dass sie, obwohl auf barocke Weise gewählt, im Grunde doch die politisch interessierten Klassen der Nation vertreten. Es sind hohe Beamte, Bürgermeister, Kaufleute und Bankiers, rheinische Weinreisende nennt sie höhnisch ein preußischer Rittergutsbesitzer, der zusammen mit solchem Gesindel Politik treiben muss, auch liberale Aristokraten. Eine Versammlung von hohem Niveau alles in allem, wie die Zeit ja überhaupt durch ein hohes Bildungsniveau charakterisiert wird. Außerhalb der Herrenkurie sprechen und stimmen nur ganz wenige im Sinn des Königs von Gottes Gnaden. Die Mehrheit präsentiert die klassischen liberalen Forderungen. Sie seien noch gar nicht die Reichsstände, die der verstorbene König so oft versprochen, solange ihre Rechte, vor allem das der periodischen Einberufung, der Steuer- und Anleihebewilligung nicht klar unterschrieben seien, könnten sie keine Verantwortung oder Halbverantwortung übernehmen. Die entscheidende Abstimmung ist die über die sogenannte Ostbahn, die Bahnlinie Berlin-Königsberg, welche die Regierung selber zu bauen wünscht, weil sich für das unrentable Unternehmen trotz aller Staatsgarantien keine private Gesellschaft bereit findet. Dazu ist eine Anleihe von 30 Millionen Talern notwendig. Die Versammlung verweigert sie, sogar eine Mehrheit der Abgeordneten aus Ostpreußen. Sie setzen das Prinzip höher als die materiellen Interessen ihrer Provinz. Etwas später wird der Landtag durch allerhöchsten Entscheid ungnädig nach Hause geschickt. Er hat manches diskutiert, manches vorbereitet. Die bloße Tatsache, dass seine Verhandlungen unzensuriert in der Presse wiedergegeben werden durften, hat das Tempo der öffentlichen Meinung beträchtlich beschleunigt. Gelöst hat er nichts. Unerfüllt bleibt die Prophezeiung des französischen Ministers Guizot, der Vereinigte Landtag in Preußen werde die Welt verändern. Verändert, insofern Politik das überhaupt vermag, wird die europäische Welt demnächst durch eine Ereigniskette, deren Beginn noch einmal, wieder noch einmal in Paris liegt. Im 19. Jahrhundert hat man unter Geschichte, vor allem Geschichte der Diplomatie, verstanden. Leopold von Ranke, der große Initiator archivalischer Studien, war ein Meister in diesem Fach. Die europäischen Völker oder Staaten wurden als eine Gruppe von Mächten angesehen, die sich beständig aneinander maßen, sich bekämpften und, indem sie Schlachten schlugen, gleichzeitig sich im Reich der Ideen bewährten. Es standen katholische gegen protestantische Mächte, despotische gegen freiheitliche, das Prinzip der Hegemonie und des Imperiums gegen das Prinzip vielfältiger Unabhängigkeit. Für Ranke und seine Schüler war der Kampf der Mächte nicht blöde, nicht sinnlos. Gott war hier im Spiel, und der Staatenlenker, der eine neue Großmacht schuf, stand mit einem Fuß in der Ewigkeit. Spanien, Österreich, Frankreich, England, Russland, Schweden, Bayern, Holland und dann Preußen und wieder Preußen. Majestätische Figuren auf Gottes Schachbrett. Und die Virtuosen kriegerischer Außenpolitik, Richelieu, Wallenstein, Oxenscherner, Mazarin, Ludwig von Frankreich, Wilhelm von England, Eugen von Savoyen, Marlborough, Pitt, Kaunitz, Friedrich von Preußen, die Heroen, deren Denken und Handeln es wissenschaftlich zu ergründen galt. Das bloß Gesellschaftliche, Wirtschaftliche war Kleinkram dagegen, Mittel zum Zweck, der in der Außenpolitik lag. Während der hier in Rede stehenden Jahre war aber die Außenpolitik nicht die Hauptsorge der europäischen Staaten. Sie waren kriegsmüde. das Bewusstsein, ein nie unterbrochenes, gefährlich lustvolles Spiel gegeneinander zu spielen, das die Regierungen früher gehabt hatten und auch später wieder haben sollten, war ihnen nach 1815 fremd. Wie lange es damals keine diplomatische Krise großen Stils gab, das ist, mit den Augen unserer eigenen Zeit gesehen, wahrhaft erstaunlich. Zuerst existierte das gesamteuropäische System der Kongresse. Später sprach man von einer englisch-französischen liberalen Front gegen die drei absolutistischen Mächte des Ostens, Österreich, Preußen und Russland. Aber diese Fronten waren vage und keine Rede von unversöhnlichen Gegensätzen oder ideologischen Kreuzzügen. Es konnte wohl geschehen, dass England und Russland zusammengingen, etwa in der Frage der griechischen Unabhängigkeit, und wieder England, Österreich und Preußen. Interessen schwankten und wechselten, ohne den grimmigen Ernst, der zu Beginn des Jahrhunderts die europäische Politik zum eigentlichen Drama gemacht hatte. Drei Mächte vor allem fungierten als Hüter des Friedens, die drei Hauptbesieger Napoleons, England, Russland, Österreich. England überschwemmte den Kontinent mit den Produkten seiner Industrie und herrschte auf den sieben Meeren. Es entschied den Streit um die Unabhängigkeit Südamerikas, ließ aber Frankreich in Spanien, Österreich in Italien gewähren. Zar Nikolaus I. wachte über die Kirchhofsruhe von Osteuropa. Nach ihm schauten auch die Deutschen, die italienischen Fürsten. Die Hauptstadt der europäischen Monarchie, ihr Hort, das Modell ihres Lebensstiles, war nicht Potsdam, nicht Wien, es war St. Petersburg. Nur zu gern hätte der Despot 1830 auch in Frankreich, in den Niederlanden seine Ordnung gemacht, woran der polnische Aufstand ihn hindert. Ein Hüter der bestehenden Ordnung war auch Österreich, aber auf undynamische Weise. Russland war erweiterungsfähig, erweiterungswillig und potenziell riesenstark. Es fehlte seit 1815 nicht an Propheten, die ihm den Willen wie auch die Fähigkeit zur eigentlichen Weltherrschaft schaudernd zuschrieben. Bei Österreich war hiervon nicht im Entferntesten die Rede. Das Reich der Habsburger war unzentriert, keiner Nation dienend, in beständiger Geldnot, sein Leiter, der kluge, helle Pessimist Metternich, nur auf Erhaltung des Bestehenden bedacht. Er war der Letzte, der in die Fußstapfen Napoleons hätte treten wollen. Österreich kommandierte in Italien durch seine Armeen. In Deutschland führte es durch sein Prestige, durch die Künste und Ränke des Außenministers. Aber es führte zu nichts. Es wollte nichts, als dass die Dinge so blieben, wie sie waren. Taten sie es nicht, so griff Metternich ein, wo er es mit Sicherheit konnte, in Italien. Die Revolutionen Südamerikas, Griechenlands, Frankreichs, Belgiens ließ er geschehen. Gegen Ende seiner langen Regierung, alt, hochmütig und verzweifelt, ließ er beinahe alles geschehen. Dass Österreich die Polizierung Italiens als seine militärische Hauptaufgabe ansah, übrigens seinen militärischen Apparat verrotten ließ, hätte dem besser regierten preußischen Staat in Deutschland gewisse Chancen gegeben. Aber das Preußen Friedrich Wilhelms III. War ebenso abenteuerunlustig wie das Österreich Metternichs. Auch Preußen sah nach dem Zaren bei jedem Schritt, den es tat. Der Zar duldete keine umstürzlerischen Experimente in Deutschland. Zweimal nötigten Ereignisse in Frankreich der preußischen Armee eine Haltung auf, die auf den Schutz Gesamtdeutschlands hinauslief. 1830, als man noch nicht wusste, wie die Nutznießer der Pariser Julirevolution sich auf der europäischen Bühne benehmen würden, und wieder 1840. Louis-Philippe war kein Revolutionär und kein Imperialist, vielmehr ein ängstlicher und sehr friedliebender Staatsmann. Selber zum Hohen Rat der konservativen Mächte zu gehören, war ihm lieber, als ihn herauszufordern. Nur war der König Bürger in heikler Lage während aller 18 Jahre, die er die konstitutionelle Dornenkrone trug. Die nationale Revolution hatte ihn zum König gemacht. Die nationale Revolution hatte er enttäuscht durch das volksfremde Großbürgerregime, das er führte. Dem französischen Nationalismus war er daher begierig zu schmeicheln, wenn es sich ohne großes Risiko tun ließ. daher die diplomatische Krise von 1840. Sie zentrierte im Orient, ein Vorbote späterer orientalischer Krisen. Hier machte Frankreich gemeinsame Sache mit dem Pascha von Ägypten, der im Begriff war, sich gegen seinen türkischen Oberherrn zu erheben und ihm Syrien zu entreißen. England reagierte. Frankreich in Ägypten war ihm jetzt so unerwünscht wie zu Bonapartes Zeiten. Was die Julirevolution nicht zu Wege gebracht hatte, das leistete nun Louis-Philippes orientalische Politik. Im Nu stand Frankreich wie 1814 den vereinten Großmächten gegenüber, England, Russland, auch Österreich, selbst Preußen. Sonderbare närrische Kunst der Außenpolitik. Jetzt bedrohten Russland und England Frankreich mit Krieg um der Türkei willen und 14 Jahre später führte England zusammen mit Frankreich gegen Russland Krieg wieder um der Türkei willen. Mit Ägypten und Syrien hatte das Rheinland nichts zu tun, aber kriegerische Stimmungen auch nichts mit Vernunft und Logik. Im östlichen Mittelmeer, zum Nachgeben gezwungen, ließ der französische Nationalismus durch seine Zeitungen wissen, der Rhein sei noch immer Frankreichs natürliche Grenze und ehe er es nicht auch auf der Landkarte sei, sei kein dauernder Friede in Europa. Thiers, der Ministerpräsident, ein Napoleon-Bewunderer von Beruf, distanzierte sich nicht von dieser Ansicht. Die deutsche Reaktion war überraschend. Es war das Aufwallen eines Gefühls deutscher Gemeinsamkeit, Bedrohtheit, begeisterte Bereitschaft, das Bedrohte zu verteidigen, wie es seit 1813 nicht stattgefunden hatte, und so das ganze Land ergreifend, vielleicht nicht einmal damals. Lieder, im rechten Augenblick gedichtet, gaben der Sache Ausdruck. Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein. Und es braust ein Ruf wie Donnerhall zum Rhein, zum deutschen, deutschen Rhein. Neue Töne. Schriller als die 1813 angeschlagenen. Mit dem Kult des Rheines als einer Art von Nationalgott, als einem majestätischen Symbol deutscher Herrlichkeit, hatten es vereinzelte Schriftsteller schon damals versucht. Der Rhein, Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze, jetzt fand er Anklang bei den Massen. Der neue deutsche Stromkult traf zusammen mit der älteren französischen Idee, die sich vernünftig gab, aber um nichts weniger wunderlich war. Der Rhein sei die natürliche Grenze und die unabdingbare strategische Grenze Frankreichs. Die Kriegsereignisse von 1814 hätten die Franzosen freilich eines Besseren belehren können. Da hatten die Alliierten den Rhein, eben als er Frankreichs Grenze war, mit leichter Mühe überquert und waren geradewegs nach Paris gezogen. Aber fixe Ideen lassen sich nicht so schnell widerlegen. Wenn der Aberglaube an strategische Grenzen, Flüsse, Hügel, Ketten heute noch umgeht, was dürften wir da von unseren Ur-Urgroßvätern verlangen? Nun war man in Frankreich geschmerzt und verwundert. Man hatte es nicht so gemeint. Besonders die Liberalen hatten es nicht so gemeint, die im deutschen Liberalismus von je ihren brüderlichen Bundesgenossen erblickt hatten. Warum sich so über ein Stück Land aufregen, das die Natur nun einmal Frankreich zugewiesen hatte? Konnte Preußen sich nicht an der Nordsee, in Niedersachsen, Gesamtdeutschland, sich nicht an der Donau dafür schadlos halten? Lamartine dichtete seine Friedensmarseillaise. Nationen, pomphaft Wort, um Barbarei zu sagen. Macht denn die Liebe an dem Grenzpfahl Halt? Zerreißt die Fahnen, folgt der besseren Stimme. Ichsucht und Hass nur hat ein Vaterland. Er schickte das wohlgemeinte Produkt an Nikolaus Becker, den Dichter von »Sie sollen ihn nicht haben«, der ungerührt mit der Übersendung seines eigenen Liedes dankte. Es war ein recht ungeschicktes Zusammentreffen, dass beide Nachbarvölker sich denselben Gegenstand, den Rhein, zum Symbol ihres Nationalgefühls wählten, da doch die beiden im Inneren ihrer Länder viele andere schöne Dinge, welche niemand bedrohte, Wälder, Flüsse und Berge hätten wählen können. Folglich wurde der Rhein zum Symbol der Feindschaft zwischen beiden, später Erbfeindschaft benannt. Und da Preußen die deutsche Militärmacht am Rhein war und auch während der Krise von 1840 eine feste Sprache redete, so erntete Preußen und nicht Österreich den nationalen Ruhm der Wacht am Rhein. Für diesmal ging die Gefahr vorüber. Louis-Philippe, ein Pazifist von Hause aus, zog zurück. Er entließ seinen kriegerischen Minister. Ein Nachhall der aufgeregten Episode blieb aber zurück. Oder war es ein Vorhallen, törichtes Unheil künftiger Tage, das hier drängte, sich anzumelden? Zwischen den beiden Völkern, durch ihr Schicksal so eng miteinander verwoben, ineinander übergehend, zusammen existierend von den Ursprüngen an, stimmte gefühlsmäßig etwas nicht. Nur gefühlsmäßig. Aber Außenpolitik ist ja wesentlich gefühlsmäßig. Ohne die Sympathie und Antipathien, welche von Einzelnen erfunden werden und den Massen sich mitteilen, ohne sportlichen Wettbewerb, Stolz, Furcht, Hass, der auf barer Unkenntnis beruht, gäbe es ja keine außenpolitischen Konflikte. Man behauptet, sie seien wirtschaftlichen Charakters, aber das ist Humbug, Rationalisierung des Irrationalen. Welche wirtschaftlichen Interessen hetzten Franzosen und Deutsche gegeneinander? Es ist eine merkwürdige, bittere Geschichte, diese Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Nachbarvölkern und der Meinungen, die sie sich übereinander machten. Die längste Zeit hat Frankreich Deutschland nicht als seinen Feind angesehen. Der Feind im 16., 17. Jahrhundert war das Haus Habsburg, war die Verbindung von Spanien, Italien, Burgund und Österreich, wogegen das eigentliche Deutschland, zumal das protestantische, als der natürliche Bundesgenosse erschien. Der Feind im 18. Jahrhundert war das meerbeherrschende England und Habsburg noch weiterhin. Preußen erschien als die fortschrittliche Macht, deren Bundesgenossenschaft man erstrebte. Das blieb so zur Zeit der Revolution und blieb im Grunde auch so zur Zeit Napoleons. Welches andere Volk verhielt sich so gelehrig in des Kaisers rauer Schule, erhob sich so spät und zögernd gegen ihn? Den Engländern und den Russen trugen die französischen Patrioten seit 1814 ihren Fall von den Höhen des Imperiums nach, nicht den Deutschen. Geistig war der deutsche Einfluss in Frankreich nie stärker als seit Napoleons Fall. Eine Entwicklung, die zu tun haben mochte mit der eigenen Verwirrtheit und Müdigkeit nach Waterloo. Und durch Bücher wie Madame de Stahls Über Deutschland gewaltig gefördert wurde. Man warf sich auf die deutsche Philosophie, auf Kant und Hegel, Goethe, Schiller, die Romantiker. Man sah in Deutschland das Land, in dem diese Genien hatten erblühen können. Das philosophische, das poetische, musikalische, das unpolitische Land. Und da das doch schöne Eigenschaften sind, die selber der Politik und den Tätigkeiten des Verstandes aufgeopfert zu haben, man sich bewusst war, so war man damals keineswegs deutschfeindlich in Frankreich. Als seit 1830 die europäischen Dinge wieder in Bewegung gerieten, fehlte es in Paris nicht an Schriftstellern, die sich über die Zukunft Deutschlands Gedanken machten. Auch Deutschland musste und würde in die Politik eintreten. Es würde nicht immer Frau von Stahls romantisches Märchenland bleiben. Es würde eins werden, ein Nationalstaat wie die anderen. Aber diese Einheit kam sie durch die edelsten, freiesten Mittel, kam sie selbst unter preußischer Führung zustande, brauchte keine Gefahr für Frankreich zu bedeuten. Waren nicht im Gegenteil beide Nationen so recht füreinander bestimmt? War es nicht ihre gemeinsame Aufgabe, die Kernmacht Europas zu bilden und Russland die Waage zu halten? Wenn Deutschland sich nicht mit Frankreich verbündete, so meinte im Jahre 1835 Eugène Lerminier, so würde es in den Bannkreis Russlands geraten. So ungefähr dachten die berühmtesten Liberalen Lamartine, Victor Hugo, Alexis de Tocqueville. Eine einzige scharfe Gegenstimme fällt in diesen Jahren auf. Es ist die des Geschichtsphilosophen Edgar Quinet. Er war als Liebhaber der deutschen Philosophie in den 20er Jahren nach Heidelberg gekommen, wo er 10 Jahre lebte und die Tochter eines deutschen Professors heiratete. Als er 1837 nach Frankreich zurückkehrte, war er ein Feind. Deutschland, behauptete er, sei nicht mehr das Land, das Frau von Stahl gar zu liebevoll beschrieben, das Land der Metaphysiker und der Träumer. Es sei ein materialistisches und politisches Land. Und zwar habe es sich einem Nationalismus ergeben, von dem man sich in Frankreich überhaupt keine Vorstellung machen könne. Die Deutschen, durch ihre Dichter erweckt, haben sich in der letzten Zeit zum Gegenstand einer Selbstvergötzung gemacht, die dazu führen wird, sie zugrunde zu richten. Besonders in Preußen habe die alte kosmopolitische Unparteilichkeit einem reizbaren, cholerischen Nationalismus Platz gemacht, und eben der preußische Staat werde dank seiner Tüchtigkeit, seiner emsigen, den Aufgaben einer modernen Gesellschaft zugewandten Tätigkeit das übrige Deutschland früher oder später sich gleich machen. Dazu sei alles bereit, nur der große Mann fehle noch. Und dann, wenn er einmal erschienen sei, wehe Frankreich! Ein dünkelhaftes, aller höheren Ideen bares, aber praktisches, überlegenes Deutschland werde dann sich auf seinen westlichen Nachbarn stürzen und alle seine seit dem Mittelalter verlorenen Provinzen zurückfordern. Hatte Quinet recht? War das Deutschland des ausgehenden Biedermeier so gehässig selbstvergötzend, wie er behauptete? Etwas Wirkliches muss der enttäuschte Liebhaber gesehen haben. Denn wir Späteren wissen ja gut, wie seine Voraussagen sich bewahrheiteten. Wer in der Geschichte etwas richtig voraussagt, der sieht, was schon ist, was aber die meisten noch nicht sehen, weil es erst im Keim da ist und von anderen Wirklichkeiten verdeckt wird. Gerade in den 1830er Jahren schien der Geist Deutschlands durchaus keine für seine Nachbarn gefährliche Entwicklung zu nehmen. Im Gegenteil. Antifranzösisch waren die Burschenschaften um 1814 gewesen. Der deutsche Liberalismus war es nicht. Der Radikalismus, wie er etwa auf dem Hambacher Fest zu Worte kam, war es erst recht nicht. Der wollte eine Republik im Stil der französischen von 1792, einen europäischen, republikanischen Völkerbund und sah in Frankreich den großen Freund und Lehrmeister. Hoch leben die Franken, der deutschen Brüder, die unsere Nationalität und Selbstständigkeit achten, schloss eine der markantesten Hambacher Reden. So klang es den Radikalen gut, den französischen wie den deutschen. Nur wenige sahen andere Bündnisse, andere Gegensätze voraus. Keine Zeit will auf einen einzigen Nenner gebracht sein. Keine Gestalt oder Gruppe von Gestalten beherrscht die 30er und 40er Jahre. Der eine treibt nahe dem Zentrum des geschichtlichen Stromes, wenn der andere wie eine Insel oder wie ein Fels am Rande ist. Die Stillen im Lande, die unabhängigen, ruhigen Schöpfer, Franz Grillparzer, der Dramatiker, Adalbert Stifter, der Erzähler, mögen uns heute mehr bedeuten als die politisch-philosophischen Schriftsteller, die Literaten, die um 1840 in Deutschland eine so bezeichnende Rolle spielten. Aber die Ersteren können in einer politischen Geschichte kaum ein Gegenstand der Betrachtung sein. Die Letzteren, obgleich oft geringer an menschlicher Substanz, zeigen geschichtliches Schicksal an. Übrigens waren auch unter ihnen Männer von Genius, Heinrich Heine zum Beispiel, oder Karl Marx, wie später Nietzsche. Es gab das offizielle Deutschland, das Deutschland der Könige. Hier fühlte man sich froh und ziemlich sicher. Hier wurde gedeutschtümelt und gräzisiert, wurde große Oper und romantische Dichtung protegiert, wurden Hauptstädte verschönert durch griechische Tempel, italienische Renaissance-Paläste, mittelalterliche Bildersammlungen. Man war hier der Vergangenheit zugekehrt, der Fernsten, der Antike und der Jüngsten, deren großer Name Goethe hieß. Im 18. Jahrhundert waren Monarchen ihrer Zeit voraus gewesen, Friedrich der Große, Joseph der Zweite. Das hatte dem monarchischen Prinzip wohl nicht gut getan, Könige müssen erhaltend sein. Ihre Zeit sollen sie repräsentieren, aber die Gegenwart, welche geronnene Vergangenheit ist, nicht jene, welche die Zukunft vorbereitet. Nahe der höfischen Sphäre hielten sich die konservativen Gelehrten, die Ratgeber der Könige, der Historiker Leopold von Ranke, der Staatsrechtler Friedrich Julius Stahl. Christliche, monarchisch Gesinnte obgleich nicht unbedingt antikonstitutionelle Denker. Ranke wurde sehr alt, er lebte bis gegen Ende des Jahrhunderts, aber mit seiner Bildung und geistigen Haltung stammte er aus dessen Anfang. Ein Feind der scharfen Gegensätze, zugleich Kosmopolit, deutscher Patriot und Anhänger der Teilmächte, denen er diente, Preußen, Bayern, ein Königsdiener durch und durch, tolerant, verstehensbemüht, weltoffen, den letzten härtesten Fragen gern aus dem Wege gehend, stets bereit zu glauben, dass die Geschichte es recht machte und Sieg und Macht den Guten zufiel. Als Historiker wusste er, dass die Ordnungen seiner Zeit historisch geworden und nicht vom Himmel gefallen waren. Aber da sie nun so waren, musste man sie ehren und nur milde Veränderungen allmählich und weise zulassen. Deutschland hat im 19. Jahrhundert keine große konservative Philosophie von Staat und Gesellschaft hervorgebracht, wie sie England seit Edmund Burke besaß. Das hängt damit zusammen, dass die deutsche Nation keinen Staat hatte. Sprach einer im Namen aller Deutschen, bot er ein gesamtdeutsches Programm, so war er schon damit kein bloß erhaltender Denker mehr. Denn er wollte ja auf etwas hinaus, was es nicht gab. So die großen Donnerer in der Zeit des Befreiungskrieges, die Stein, Arndt und Görres. Konservativ war damals der Kreis um Metternich gewesen und war es in seinen überlebenden Mitgliedern noch. Der war aber so österreichisch-europäisch, so international, dass man hier kaum von deutschem Konservativismus reden kann. Dann wieder gab es die Publizisten, die Professoren und Schriftsteller, die in ihrer Wirkung wesentlich auf ein deutsches Teilgebiet, auf Österreich, Bayern, Preußen, Württemberg beschränkt blieben. So war Görres, der Rheinländer, auf seine alten Tage zum Bayern geworden und war ein erhaltender Denker jetzt, für Bayern, nicht für Preußen. Denn Görres, der Katholik, kämpfte mit seiner Feder wacker gegen die Übergriffe, welche der preußische Staat sich gegen die katholische Kirche herausnahm. Das war ein anderes Hindernis für die Bildung einer gesamtdeutschen konservativen Denkschule. In katholischen Monarchien wie Bayern und Österreich konnte der Katholik wohlzufrieden und erhaltend gesinnt sein. Schwerer vertrug er sich mit Preußens protestantischer Obrigkeit. Hier kam es wieder und wieder zum Streit. Hier lag für die Katholiken die Versuchung nahe, mit anderen rebellischen Kräften unzuverlässige Zweckbündnisse einzugehen. Religion ist Bindung durch alten Glauben, durch Autorität. Insofern ist jede Religion erhaltend, selbst Ersatzreligionen wie die kommunistische, wenn sie sich einmal durchgesetzt haben. Der Liberalismus war an sich nicht antireligiös, aber antiautoritär. Er neigte zur Entbindung von Kräften und letzthin dazu, Religion zur Privatsache zu machen. Vor allem, er glaubte an Wissenschaft. Wenn man sich der Bewegung positiven Wissens einmal ganz anvertraut hat, so ist nicht vorauszusagen, wohin man von ihr getragen werden wird. In diesem Sinn hatte die Religion in allen ihren kirchlichen Formen Streit mit dem Liberalismus. Aber Deutschlands konfessionelle Spaltung verhinderte klare Fronten. Indem der protestantische Staat, welchen der alte Friedrich Wilhelm noch als einen religiös gebundenen, autoritätsgelenkten sich wünschte, mit der katholischen Kirche in Konflikt geriet, empörte das katholische Deutschland sich gegen Preußen, das doch im Kampf gegen den Liberalismus eigentlich sein Bundesgenosse war oder hätte sein sollen. Beide Parteien warfen einander Unbotmäßigkeit, Rechtsbrüche, friedenstörendes Machtstreben vor. Unvermeidlich gerieten beide in allerlei Berührung mit dem gemeinsamen Gegner. Preußen, weil es die Kontrolle der Kirche durch den Staat, die Allmacht des Staates auch im Felde der Moral und Sittlichkeit verfocht, eine spätliberale These. Der Katholizismus, weil er, aus welchem Grund auch immer, gegen die Autorität des Königs von Preußen rebellierte. In den überwiegend protestantischen Teilen Preußens, im hierarchischen Aufbau des Königreiches, wirkte Luthers Erbe im erhaltenden Sinn. Sagen wir besser, im Sinn des Staates, dem der Untertan blinden Gehorsam schuldete, selbst dann, wenn der Staat Dinge tat, die gar nicht rechtlich und gar nicht erhaltend waren. Der Christ, hatte Luther gelehrt, hat sein Gewissen vor Gott. Die Obrigkeit hatte ein anderes. Sie musste ein scharfes Schwert führen in dieser Welt, in der das Ideal nicht zu erreichen war, in der aber, selbst um einen hohen Preis, Ordnung sein musste, wegen der vielen Unbotmäßigen und Schlechten. Eine entfaltete politische Philosophie war das nicht. Es war einfacher Glaube, gewordener Instinkt. In den selbstsicheren, bedrohlichen Reden, die der junge Abgeordnete von Bismarck im Vereinigten Landtag hielt, kam es stärker zum Ausdruck als in staatsphilosophischen Schriften. Es verstand sich denen von selbst, die sich daran hielten. Im Grunde muss ja konservativer Geist sich von selbst verstehen. Zur bewussten, entwickelten Philosophie kann er erst werden, wenn schon die Gefahr der Revolution da ist, wenn er also in Zweifel gezogen wird und sich verteidigen muss. Das musste er nun gegen die Liberalen, die, obgleich sie nur in den süddeutschen Verfassungsstaaten ex officio zu Wort kamen, konnten doch für das ganze Deutschland sprechen. Sie waren auf das Bestehende nicht eingeschworen und neigten zu einer Reform des Deutschen Bundes im Sinn stärkerer staatlicher Zusammenfassung. Sie schauten nach Frankreich, zumal in Baden, in Norddeutschland mehr nach England. Die Grundforderungen waren die gleichen. Die Nation sollte ein Wort mitzusprechen haben bei der Gestaltung ihres Schicksals und sollte es durch eine geeignete Repräsentation. Nicht so sehr, um einen starken, tätigen Staat selber zu lenken, mehr um ihn in seiner Tätigkeit zu beschränken, damit man fürdahin von ihm möglichst in Ruhe gelassen, beschützt, aber unbehindert und in völliger Rechtssicherheit seinen eigenen Interessen nachgehen könnte. Das Ideal war Freiheit vom Staat mehr noch als die Autorität, die von unten, vom Volk anstatt von der Spitze kam. Der Mensch, hatten die Ahnen der Liberalen, die Aufklärer des 18. Jahrhunderts geglaubt, war gut. Und Gott war auch gut, so gut, dass man ihn einen guten Mann sein lassen und sich aufs Irdische, Praktische konzentrieren konnte. Es war keine unchristliche Haltung, nur von lutherischer Gottesfurcht und lutherischem Pessimismus, vom Glauben an die Sündhaftigkeit des Menschen, war nicht mehr viel in ihr. Ohne allzu harte Kämpfe, ohne Tragödien versprachen sich die Liberalen die schönsten Verwirklichungen auf Erden. Vom liberalen Deutschland spaltete sich das Radikale ab. Republikaner, Demokraten und, wie wir sahen, internationale Nationalisten. Die Uhr der Zeit, die in solchen Gruppen und Parteiungen dröhnend schlug, tickte leiser in den Studierstuben einsamer Gesellschaftsdenker und philosophischer Literaten. Die waren nicht zu festlichen Aufmärschen geneigt. Sie lebten für sich oder in engen Klüngeln, oft in Unsicherheit und Armut, oft im Zanke miteinander. Aber auch ihr Tun hatte ernste Folgen. Oder, da man ja selten beweisen kann, was der einzelne Schriftsteller selber wirkt, sagen wir besser, es zeigte sehr ernste Entwicklungen an. Wir sprachen von den Offiziellen, den Hof- und Staatsprofessoren, deren gefeiertster von den 40er bis zu den 70er Jahren Leopold von Ranke war. In den 20er bis zu seinem Tode 1831 war es Hegel, Professor der Philosophie an der Universität Berlin. Das Erbe dieses großen Denkers, des preußischen Staatsphilosophen, wie man ihn so oft genannt hat, geriet in sonderbare Hände. Der zu Lebzeiten der Lehrer des Gehorsams gewesen war, wurde im Tode der Lehrer der Revolution. Und das war keine bloße Laune der Geistesgeschichte, die ja reich an Überraschungen und paradoxalen Gefolgschaften ist. Hegels Werk war vieldeutig und sprengkräftig. Und so war die Zeit, die philosophisch auszudrücken es beanspruchte und auf die es trotz aller Fantastereien auch wirklich einen nahen Bezug hatte. Hegel war zeitbewusst. Er ist der Urvater aller derer, die von Berufswegen über ihre Zeit reden, das, was in ihrer Zeit geschieht, insgesamt zu entschlüsseln versuchen. Zudem waltet eine tiefe Traurigkeit in seinen späten Veröffentlichungen. Sein Werk sollte das Ende einer sehr langen Entwicklung markieren, einer Epoche nicht nur, sondern einer Epoche von Epochen, eines Äons, sollte Höhepunkt, Erfüllung und Ende sein. Verbraucht hatte sich die Religion, verbraucht hatte sich die Kunst. Nicht durch sie wurden jetzt des Menschen höchste Anliegen bewältigt, sondern durch die Philosophie. Da nun aber auch die Philosophie eben im Werk Hegels ihr letztes Wort gesagt hatte, was blieb nach ihm noch zu tun? Gar nichts. Oder etwas völlig anderes, Neues, für das seine Schüler vorzubereiten, Hegel mit dem Egoismus des großen Mannes sich keine Mühe gab. Ihm selber war düster zumute, besonders seit der Juli-Revolution. Er hatte das Gefühl, die Herrlichkeit eines Jahrtausends mit sich ins Grab zu nehmen. Das galt für ihn, das galt für seine Philosophie. Das musste aber, wenn seine Philosophie aus echtem Stoff war, auch für die Wirklichkeit gelten, denn eben dies war die These. Geschichtliche Wirklichkeit und Philosophie entsprachen sich, sie waren ein und dasselbe. Wir lebten an der Grenze zu einer neuen Zeit. Die Französische Revolution selber war nur ein Vorspiel anderer, unvorstellbarer Veränderungen gewesen. Den Schülern nach des Meisters Tode blieb es überlassen, auf die neue Zeit sich ihren Reim zu machen. Gerade wenn Hegels Philosophie wahr gewesen war, konnte sie nicht wahr bleiben. Man musste mit ihr machen, was Hegel mit aller früheren Philosophie gemacht hatte, sie aufheben, zugleich sie bewahren und widerlegen. Hegel war von Haus aus ein protestantischer Christ gewesen und hatte das Christentum, wenn auch mit Kunst und List, noch in seine reife Philosophie eingebaut. Seine Schüler oder Schülersschüler brachen mit dem Christentum, sie wurden Gottesleugner. Eine Haltung, die sich aus Hegels Philosophie zog man ihre letzten Konsequenzen wohl gewinnen ließ. Sie unternahmen es, das Christentum, wie jeden religiösen Glauben, als eine Spiegelung der gesellschaftlichen Wirklichkeit, ein menschliches Selbstmissverständnis, historisch zu erklären. Hegel hatte viel von der Versöhnung des Gedankens mit der Wirklichkeit gesprochen. Aber diese Versöhnung hatte er nur im Geist, durch seine Philosophie vollzogen. Die Philosophie hatte nachträglich zu erkennen, dass, was in der Wirklichkeit geschah, auch das Vernünftige war. Jetzt las man es anders. Das Wirkliche war auf die Ebene des Vernünftigen zu heben. Es war nicht vernünftig, aber es sollte vernünftig gemacht werden. Und das konnte nicht durch bloße Träumereien, es musste durch politische Tat geschehen. So dass Politik, recht verstanden, am Ende die wahre Philosophie war. Hegel hatte von der Wahrheit der Macht gesprochen und dabei die Macht des Staates, der Könige, der siegreichen Heere gemeint. Jetzt sprach man von der Wahrheit der Revolutionen, der Mehrheit, der Wahrheit, die im Zuschlagen der Volksmassen lag. Die sollte man nicht fürchten, wie Hegel sie noch gefürchtet hatte. An den gesicherten Rechten des Einzelnen, Privaten, war nicht so viel gelegen, wie die Liberalen glaubten. Der Staat konnte nicht mächtig genug sein, vorausgesetzt, dass es ein wissenschaftlich geleiteter, von allem Aberglauben freier Staat war. Der würde die Menschen von den Überresten des Mittelalters befreien, sie frei, gleich und brüderlich machen. So, in größten Zügen, die Junghegelianer, Ludwig Feuerbach, Arnold Ruge, Bruno Bauer. Wir wissen nicht, ob die Hegelsche Philosophie ihnen und ihrer Sache eigentlich gut tat. Glaube an die befreiende Macht der Naturwissenschaft, Republikanismus, Sozialismus, das gab es auch anderswo, in England, in Frankreich, in Deutschland. Aber man liest einen Sozialisten der 1830er Jahre, wie den hessischen Medizinstudenten Georg Büchner, der Hegels Dialektik verachtete, heutzutage viel lieber, als man die Junghegelianer liest. Jener, ein Dichter von Genie, ging geradewegs auf sein Ziel los. In seinen Pamphleten, dem hessischen Landboten, war von wirklichen Dingen stark und einfach die Rede. Diese hatten die Weisheit mit Löffeln gegessen. Sie wussten Bescheid, sie besaßen dank Hegel den Schlüssel zu allen Rätseln. Aber sie waren Schüler. Das subtile geistige Rüstzeug, mit dem sie hantierten, hatten sie nicht selber gemacht, nicht die schöpferischen Leiden erlebt, durch die der junge Hegel sich hatte hindurchkämpfen müssen. Also entsprach ihr Anspruch nicht ihrer eigenen geistigen, menschlichen Leistung. Sie waren selbstsicher, wie die Schüler eines großen Meisters sind, rechthaberisch, immer begierig, einander zu übertrumpfen, unter sich Bundesgenossen, dann wieder bittere, hämische Feinde. Ein neuer Typ kam mit ihnen auf, der des Intellektuellen, des Schriftstellers, der mit der großen Öffentlichkeit, dem Staat, der bestehenden Ordnung im bitteren Zerwürfnis lebt. Später, als Deutschland liberal war, ließ man solche Leute in Ruhe. Damals mussten sie sich mit dem Zensor herumschlagen und binnen kurzem waren ihre Zeitschriften verboten. Denn so klug waren die Regierungen doch, um zu merken, dass hier etwas Unheimliches vorging, worauf es wieder für ein paar Jahre eine neue Heimat zu finden galt. Die Sekte der Kommunisten war geistig bescheidener und hatte mit den Junghegelianern zunächst nichts zu tun. Es waren Arbeiter und Handwerker, die aus ihren eigenen Erfahrungen und Beobachtungen, aus christlicher Tradition, aus Schriften französischer und englischer Sozialisten, sich ihren einfachen Reim machten. Das schreckliche Elend in der industrialisierten Welt sei zu beheben durch Abschaffung des Privateigentums. Das lag in der Luft. Man fürchtete es nicht so sehr, weil es eine starke kommunistische Organisation gegeben hätte, die gab es nicht, sondern weil es in der Luft lag. Weil die Not der Fabrikarbeiter nach Abhilfe schrie und der Staat ihnen keine gewährte. Die Furcht vor dem Kommunismus während der 40er Jahre stammte aus dem bösen Gewissen der Gesellschaft. Der Dichter Heinrich Heine wird gewöhnlich zu der literarischen Gruppe des jungen Deutschland gerechnet. So nannte sie sich, oder so wurde sie genannt, zum Beispiel in einem Beschluss des Deutschen Bundes aus dem Jahre 1835, welcher die Mitglieder dieser Gruppe mit der Schärfe des Gesetzes bedrohte, da ihre Bemühungen unverhohlen dahin gingen, in belletristischen, für alle Klassen von Lesern zugänglichen Schriften die christliche Religion auf die frechste Weise anzugreifen, die bestehenden Verhältnisse herabzuwürdigen und alle Zucht und Sittlichkeit zu zerstören. Das junge Deutschland ist ein wenig älter als die Junghegelianer. Seine Blütezeit fällt in die 30er Jahre. Auch waren seine Mitglieder äußerlich erfolgreicher, weniger asketisch, weniger wissenschaftlich. Seine Ausdrucksmittel, neben politischem Journalismus, Lyrik, Reisebeschreibung, Erzählung, Drama. Lebendig geblieben ist auch von dem Werk dieser Schule nicht viel. Wie denn das zeitgebundene, von der Zeit aufgeregte, meistens schal wird mit dem Wechsel der Zeiten. Unsterblich ist nur Heinrich Heine. Wer sich mit moderner deutscher Geschichte befasst, der muss sein Wesen und Denken so gut es geht zu beschreiben versuchen. Man sagt, es hat reinere deutsche Dichter gegeben, sicher. Seine Zeitgenossen, die Rückert, Eichendorff, Uhland, waren unschuldiger als Heine, volksnäher, glücklicher. Heine, dem das Dichten leicht fiel, konnte sich zu Geschmacklosigkeiten hinreißen lassen. Wer sind wir aber, um über den Genius zu Gericht zu sitzen? Dass er in aller seiner Menschlichkeit das große, ihm aufgegebene treu erfüllte, bewies er gegen Ende seines Lebens. Als er 6 Jahre auf dem Krankenbett lag, langsam, qualvoll verzehrt von der Rückenmarksschwindsucht, und während dieser Zeit seine glänzendste Prosa, seine tiefsten, traurig schönsten Gedichte schrieb. Er war ein Jude aus dem Rheinland. Kurz nach der Julirevolution kam er nach Paris. Als geborener Rebell begeistert von der großen Nachricht. Dort blieb er bis zu seinem Tode. Da man von Gedichten nicht leben kann, so lebte er hauptsächlich als Journalist von Pariser Tages- oder Wochenberichten, die in der großen liberalen Zeitung Süddeutschlands, der Augsburger Allgemeinen, erschienen. Auch interpretierte er deutsche Literatur und Philosophie für das französische Publikum. Von der journalistischen Arbeit fließt manches spielerische, leichthin Gesagte mitunter. Man muss dem Geschmack der Leser Rechnung tragen und es ihnen nicht zu schwer machen. Heine machte das Schwierige leicht. Man hat ihm das als Frivolität angekreidet. Frivol Oder sagen wir, modern war er, insofern er von den ernstesten Ansichten handelte, ohne sich zwischen ihnen zu entscheiden. Er war gescheit wie der Tag, er war hellsichtig, aber er entschied sich nicht. Einmal war er ein deutscher Patriot, den nächsten Tag Emigrant, der Frankreich vor der deutschen Gefahr warnte, einmal ein Konservativer, dann Revolutionär, Sozialist und wieder Aristokrat, dem vor plebejischer Zukunft graute. Er wusste schön zu reden von zwei Prinzipien auf der Welt, der Lebensfreude, dem Lustsinn der Griechen und dem ernsten asketischen Gottesglauben der Juden, zu denen er auch die echten Christen rechnete. Und er hatte selber an beiden Prinzipien teil. Seine entschiedeneren Freunde und Kritiker und Neider, fanatische Republikaner, wackere Fortschrittsmänner, warfen ihm das vor, es sei kein Verlass auf Heine. Aber vielleicht war er ernster in seinem wissenden Unernst als sie, mit ihrem durch Zweifel und Einsicht nicht belasteten Ernst. Sie sprachen für den Tag. Heine sprach für ein Jahrhundert. Nebenbei sprach er sehr schön. Und wie er das Deutsche handhabt, meinte Friedrich Nietzsche 50 Jahre später, man wird einmal sagen, dass Heine und ich bei weitem die ersten Artisten der deutschen Sprache gewesen sind. Heine hat die deutsche Prosa bereichert, sie aufgelockert, sie mit einem Schlag modern gemacht. Als Sozialkritiker war er beeinflusst von der Lehre des französischen Schriftstellers Graf de Saint-Simon. Dieser, einer der frühesten modernen Sozialisten, besaß einen frohen Glauben an die Zukunft der Menschheit. Das goldene Zeitalter lag ihm nicht in sagenhafter Vergangenheit, sondern in der Zukunft und in naher Zukunft. Naturwissenschaft, angewendet auf die Bedürfnisse des Menschen, würde es herbeiführen. Alle würden dann arbeiten, alle schön behaust und bekleidet sein und essen und trinken nach Herzenslust. Regieren würden die Besten, eine Elite von Gelehrten und wissenschaftlichen Arbeitsplanern, von Technokraten, wie wir heute sagen würden. Das gefiel Heine, der selber gern aß und trank und ein Herz für die Armen hatte. Er drückte es aus auf seine Weise, wenn er die asketischen Lehren der katholischen Kirche verhöhnte. Das Eierpopeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Und dagegen sein eigenes Lied stellte. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder. Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Ähnliches konnte Heine auch mit drohendem, höhnischem Akzent sagen. Es gibt zwei Sorten Ratten, die Hungrigen und die Satten. Worauf er die Armee der hungrigen Ratten beschreibt, anarchistischer, gottloser, rasender Bestien, die die Welt aufs Neue zu teilen verlangen. Sie lassen nicht taufen ihre Brut, die Weiber sind Gemeindegut. Wo die Wanderratten erscheinen, da greift die Bürgerschaft zu den Waffen. Obrigkeit und Kirche treffen verzweifelte Maßregeln zum Schutze des Eigentums, Panik greift um sich, vergebens. Nicht Glockengeläute, nicht Pfaffengebete, nicht hochwohlweise Senatsdekrete, auch nicht Kanonen, viel 100 Pfünder, sie helfen euch heute, ihr lieben Kinder. Heut helfen euch nicht die Wortgespinste der abgelebten Redekünste. Man fängt nicht Ratten mit Syllogismen, sie springen über die feinsten Sophismen. Im hungrigen Magen Eingang finden nur Suppenlogik mit Knödelgründen, nur Argumente von Rinderbraten, begleitet von Göttinger Wurstzitaten. Ein schweigender Stockfisch in Buttergesotten behaget den radikalen Rotten, viel besser als ein Mirabeau und alle Redner seit Cicero. Es ist die Vision einer unvermeidlich kommenden Vernichtung der Reichen und ihres Staates durch die Armen, die gefährlichen Klassen, wie man sie damals in Frankreich nannte. Erlebt von jemandem, der sich seines Vorwissens nicht freut, aber auch wieder die bestehende Gesellschaftsordnung verachtet, der selber darüber oder außerhalb steht. Vom Kommunismus war Heine wie behext. In seinen Artikeln sprach er beständig davon, zu einer Zeit, als noch die wenigsten sich darum kümmerten. Er sprach davon mit Grauen mehr als mit Hoffnung, als von einer elementaren Bewegung der Zeit, der mit bloßer Politik nicht beizukommen war. Kommunismus ist der geheime Name des furchtbaren Antagonisten, der die Proletarierherrschaft in allen ihren Konsequenzen dem heutigen Bourgeoisie-Regime entgegensetzt. Es wird ein furchtbarer Zweikampf sein. Der Kommunismus, obgleich er jetzt so wenig besprochen wird und in verborgenen Dachstuben auf seinem elenden Strohlager hinlungert, so ist er doch der düstere Held, dem eine große, wenn auch nur vorübergehende Rolle beschieden in der modernen Tragödie. 20. Juni 1842. Drei Wochen später prophezeite er, ein europäischer Krieg würde sich in eine soziale Weltrevolution verwandeln und aus dieser eine eiserne kommunistische Diktatur hervorgehen, die alte, absolute Tradition, aber in einem neuen Kostüm und mit neuen Stich- und Schlagwörtern. Es wird vielleicht alsdann nur einen Hirten und eine Herde geben, ein freier Hirt mit einem eisernen Hirtenstab und eine gleichgeschorene, gleichblökende Menschenherde. Wilde, düstere Zeiten dröhnen heran, und der Prophet, der eine neue Apokalypse schreiben wollte, müsste ganz neue Bestien erfinden, und zwar so erschreckliche, dass die älteren johannitischen Tiersymbole dagegen nur sanfte Tauben und Amoretten wären. Ich rate unseren Enkeln, mit einer sehr dicken Rückenhaut zur Welt zu kommen. Dann wieder sah er im Kommunismus die Herrschaft nicht der materialistischen Sinnesfreude, sondern der finsteren Arbeitsmonotonie. Ja, einmal meinte er sogar, die katholische Kirche werde sich mit den Kommunisten verbünden und ein Reich der Askese, der Freudlosigkeit und der strengen Gedankenkontrolle das Kind dieser Ehe sein. Heine gewann sich wenig Freunde mit solchen Prophezeiungen. Den Konservativen, den guten deutschen Bürgern erschien er als Rebell und frivoler Witzbold. Für die Linke war er ein treuloser Bundesgenosse, ein Sozialist, der sich vor der Revolution fürchtete, heute zurücknahm, was er gestern gesagt hatte, und sich als Aristokrat gab. Und wirklich, Heine, der Künstler, war Aristokrat zugleich und Rebell. Er hasste die Herrschaft der alten Militär- und Adelskaste, zumal in Preußen, verachtete die Herrschaft der Finanziers, zumal in Frankreich, und fürchtete doch den zukünftigen Terror einer gleichmacherischen Volksherrschaft. Die konstitutionelle oder parlamentarische Monarchie war ihm recht. Dem König Louis-Philippe machte er Komplimente, die ihm von dem Minister des Königbürgers zeitweise mit einer Pension vergütet wurden. Das, was ihn allein vital interessierte, war die Freiheit, so ernst zu scherzen, wie er es selber tat. Die Freiheit zur Wahrheit und ihrem schönen Ausdruck. Auf das Unechte, Hässliche, parteiisch Übertriebene zielte sein Hass. Sein Dichterross, sein geliebter Pegasus, ist kein nützlich tugendhafter Karrengaul des Bürgertums, noch ein Schlachtpferd der Parteiwut, das pathetisch stampft und wiehert. Als Freund alles dessen, was man unter dem Begriff Fortschritt zusammenfasste, mochte Heine wohl gelten. Industrie und Technik, Liberalismus, Demokratie, Sozialismus. Aber indem er noch dafür galt und das offizielle Deutschland ihn eben deswegen verfolgte, gab er seinen Gesinnungsgenossen doch plötzlich zu verstehen, dass er doch gar nicht der ihre sei, weil er, der Künstler, andere Werte zu verteidigen hätte und weil er weiter sah als sie. Dem Modernen gefiel die moderne Zeit nicht, und er sehnte sich nach fernen Märcheninseln. Niemals ankert dort die Sorge, niemals landet dort ein Dampfschiff mit neugierigen Philistern, Tabakspfeifen in den Mäulern. Er, der Kämpfer für die Freiheit, gegen die Reaktion, traute doch auch der Freiheit, dem kommenden Völkerfrühling, der nationalen Demokratie nicht, weil er die Widersprüchlichkeit dieser ihren Anhängern so einfach und glückbringend erscheinenden Bewegung durchschaute. Würde sie nicht Krieg bringen, anstatt des versprochenen Friedens? Nicht lauten, rohen Lärm, anstatt eines gediegenen, ruhigen, dauernden Lebensstils? Und wie würde seine Kunst, sein Lied inmitten all der Politisierung bestehen können? Ach, es ist vielleicht das letzte freie Waldlied der Romantik. In des Tages Brand- und Schlachtlärm wird es kümmerlich verhallen. Andere Zeiten, andere Vögel, andere Vögel, andere Lieder. Welch ein Schnattern, wie von Gänsen, die das Kapitol gerettet. Welch ein Zwitschern, das sind Spatzen, Pfennigslichtchen in den Krallen, sie gebärden sich wie Joves Adler mit dem Donnerkeil. Welch ein Gurren, Turteltauben, liebessatt, sie wollen hassen und in Pyro statt der Venus nur Bellonas Wagen ziehen. Welch ein Sumsen, welterschütternd, das sind ja des Völkerfrühlings kolossale Maienkäfer von Berserkerwut ergriffen. Andere Zeiten, andere Vögel, andere Vögel, andere Lieder. Sie gefielen mir vielleicht, wenn ich andere Ohren hätte. Der Mann, der diese leichten Verse schrieb, sah schon die Ereignisse des Jahres 1848 voraus. Noch mehr, die europäische Geschichte der nächsten 100 Jahre. So konnte Heine mit keiner der großen Sachen, für die seine Landsleute zu Haus oder in der Emigration sich erregten, sich so recht identifizieren. Wer dem Geist und der Schönheit dient, der kann das nicht. Er konnte die Dinge nur sehen, mit heiteren, spöttischen oder traurigen Augen, nicht sie sein. Aber eben weil er manchmal bis zum Verräterischen über dem stand, was er sah, ist sein Werk so sehr viel lebendiger geblieben als das seiner gesinnungsfesteren Zeitgenossen. Wer es mit dem Eindeutigen, Zuverlässigen hielt, den musste auch die Haltung reizen, die Heine Deutschland gegenüber einnahm. Einmal liebte er es, und wie sollte er nicht? Er kam aus seiner Landschaft, er sprach seine Sprache. Als junge Menschen noch glückten ihm die Gedichte, die von den Deutschen als Volkslieder angenommen wurden. Nach der Heimat sehnte sich der kranke, vereinsamte Emigrant. Mancher leider wurde lahm und nicht mehr nach Hause kam, streckt verlangend aus die Arme, dass der Herr sich sein erbarme. Dann wieder verspottete er seine Landsleute auf eine Weise, die sie ihm nicht verziehen. Ihre harmlose, unpolitische Biedermeierei, ihre Provinzialität, ihre Schwäche für Titel, Beamtentum, Militär, ihre 36 Monarchen. Sollte es je zu einer deutschen Revolution kommen, meint er in einem höchst witzigen Gedicht, so würden die Deutschen ihre Könige doch nicht so rau behandeln, wie Engländer und Franzosen die ihren behandelt hatten. Franzosen und Briten sind von Natur ganz ohne Gemüt. Gemüt hat nur der Deutsche. Er wird gemütlich bleiben, sogar im terroristischen Treiben. Der Deutsche wird die Majestät behandeln stets mit Pietät. In einer sechsspännigen Hofkarosse, schwarz panaschiert und beflort die Rosse, hoch auf dem Bock mit der Trauerpeitsche der weinende Kutscher. So wird der deutsche Monarch einst nach dem Richtplatz kutschiert und untertänigst guillotiniert. Kaum aber hatte er dergleichen gedichtet und die Deutschen wegen ihrer unpolitischen Lammesgeduld verhöhnt, so warnte er die Franzosen, die deutsche Revolution der Zukunft werde die französische an Furchtbarkeit bei weitem übertreffen. Es wird ein Stück aufgeführt werden in Deutschland, wogegen die französische Revolution nur wie eine harmlose Idylle erscheinen möchte. Das Christentum hat die brutale Kampfeslust der Germanen zeitweise gebändigt, aber nicht zerstört. Und da nun der zähmende Talisman, das Kreuz, morsch wurde, so wird die alte Berserkerwut wieder hervorbrechen. Die Franzosen dürfen nur ja nicht glauben, dass es eine frankreichfreundliche Revolution sein wird. Mag sie sich auch republikanisch und radikal geben. Der deutsche Nationalismus ist anders als der französische. Er ist nicht weltoffen, weltbrüderlich und missionsbegeistert, sondern verneinend und aggressiv. Aggressiv besonders gegen Frankreich. Ich meine es gut mit euch, und deshalb sage ich euch die bittere Wahrheit. Ihr habt von dem befreiten Deutschland mehr zu fürchten als von der ganzen Heiligen Allianz mitsamt allen Kroaten und Kosaken. So spielte Heine mit den Dingen, genial, scharfsichtig und unverantwortlich. Es war damals die Meinung in Frankreich, in Italien, auch in Deutschland, dass der Nationalismus eine internationale Sache sei, nahe verwandt der republikanischen und demokratischen, dass die Nationen, wenn sie erst im Innern frei und einig wären, sich zu einem großen Völkerbunde vereinen würden. Heine glaubte das nicht. Er hielt den Nationalismus, besonders den Deutschen, für einheitssprengend, eine dumme, zerstörende Macht, deren Herz der Hass sei. Aber wir verstehen uns, Bass, wir Germanen, auf den Hass. Aus Gemütestiefen quillt er, deutscher Hass, doch riesig schwillt er, und mit seinem Gifte füllt er schier das Heidelberger Fass. Lächelnd, so wie sie ihm kamen, warf er seine Erkenntnisse und Ahnungen auf den literarischen Markt. Noch das Ernsteste, scheinbar unernst behandelnd, aus Frivolität, wie man glaubte, oder wohl eigentlich aus Scheu, die ihn alles Feierliche, Pathetische, Pedantische meiden ließ. Nur Europa war seine Heimat, und das war keine Rechte. Der Heimatlose, Ungebundene kann nicht wirken, aber er kann sehen und sagen. Das tat Heine. Sein Werk, reich an schönem, tiefem, leidenschaftlich Verhaltenem, wie an überglücklich und überleicht Gereimtem, kündigt die Krise des Abendlandes an. 50 Jahre später hat Nietzsche mit blutigem Ernst von ihr gehandelt, und wieder 50 Jahre später mussten wir sie alle erfahren. Der Genius kam früh. Er entschied nichts, er wirkte nichts. Er half nur durch das heitere »sich darüber schwingen«, das Verstehen, den vollkommenen, versöhnenden Ausdruck. Diese Hilfe gibt Heine uns heute noch. Heine spricht einmal von seinen deutschen Landsleuten in Paris, darunter der entschiedenste und geistreichste Dr. Marx. Der war entschieden und hat entschieden. Er war so geistreich wie Heine. Und obgleich kein Dichter, doch ein Schriftsteller von hohem Rang. Aber er zwang seinen Geist auf eine einzige, enge Bahn. Er nahm Partei, er schuf eine Partei, er wollte die Weltgeschichte mit seinem Geist bezwingen, sie auf die Bahn zwingen, die sein eigener Geist nahm. Gewirkt hat Marx und wirkt noch heute, aber nicht das, was er erwartete, errechnete, ist aus seinem Werk herausgekommen. Er war ein Jude aus dem Rheinland, wie Heine, aber ein Vierteljahrhundert jünger, ohne die Erfahrungen der napoleonischen Zeit. Alte Leute der Napoleon-Generation waren noch an der Macht, als er ins Leben eintrat. Da war er jung und verachtungsvoll, im sicheren Gefühl, dass ihm und seiner Art zu denken die Zukunft gehöre. Er studierte in Bonn und Berlin, redigierte 1842 die Rheinische Zeitung in Köln, welche verboten wurde, ging 1843 nach Paris, 1845 nach Brüssel. Dann, 1848, kehrte er vorübergehend nach Deutschland zurück, eben 30-jährig. Die politische Philosophie und revolutionäre Strategie, welche nach ihm benannt wurde, war schon fertig in seinem Geist. Ein Russe, der ihn auf einer Sozialistenversammlung in Brüssel traf, schildert ihn. Eine dichte, schwarze Mähne auf dem Kopf, die Hände mit Haaren bedeckt, den Rock schief zugeknöpft, hatte er dennoch das Aussehen eines Mannes, der das Recht und die Macht hat, Achtung zu fordern. Seine Bewegungen waren eckig, aber kühn und selbstbewusst. Seine Manieren liefen geradezu allen gesellschaftlichen Umgangsformen zuwider. aber sie waren stolz, mit einem Anflug von Verachtung, und seine scharfe Stimme, die wie Metall klang, stimmte merkwürdig überein mit den radikalen Urteilen über Menschen und Dinge, die er fällte. Er sprach nicht anders als in imperativen, keinen Widerstand duldenden Worten, die übrigens noch durch einen mich fast schmerzlich berührenden Ton, welcher alles, was er sprach, durchdrang, verschärft wurden. Ähnlich sah ihn ein paar Jahre später ein deutscher Student, dem seinerseits gute Augen, heller Verstand und kräftige Gesinnung eigen waren, Karl Schurz. Was Marx sagte, war in der Tat gehaltreich, logisch und klar. Aber niemals habe ich einen Menschen gesehen von so verletzender, unerträglicher Arroganz des Auftretens. Keiner Meinung, die von der seinigen wesentlich abwich, gewährte er die Ehre einer einigermaßen respektvollen Erwägung. Jeden, der ihm widersprach, behandelte er mit kaum verhüllter Verachtung. Jedes ihm missliebige Argument beantwortete er entweder mit beißendem Spott über die bemitleidenswerte Unwissenheit oder mit ehrenrühriger Verdächtigung der Motive dessen, der es vorgebracht. Ich erinnere mich noch wohl des schneidend höhnischen, ich möchte sagen, des ausspuckenden Tones, mit welchem er das Wort Bourgeois aussprach. Und als Bourgeois, das heißt als ein unverkennbares Beispiel einer tiefen geistlichen und sittlichen Versumpfung, denunzierte er jeden, der seinen Meinungen zu widersprechen wagte. Es ist kein Zweifel, dass er den Leuten so erschien. Die Zeugen sind gar zu zahlreich, gar zu übereinstimmend. Und ist wohl kein Zweifel, dass er so war. Er war gesegnet und geschlagen mit einem ungeheuren Verstand, der ihn vereinsamte und ihn hochfahrend machte. Liebe hatte er wohl für seine Frau, seine Kinder, auch Mitleid. Es empörte ihn das Elend, das mit der Industrie hereingebrochen war. Sein Charakter war unbeugsam in der Not, vollständig die Treue zu der titanischen Arbeit, die er sich selber auferlegt hatte. Das sind preisenswerte Tugenden. Sie wurden überwuchert von einem furchtbaren Willen zur Macht, von dem Willen, Recht zu behalten und allein Recht zu behalten. Die Gegner, die Kritiker, die Andersdenkenden wollte er vernichten, mit dem Schwert oder, solange das noch nicht anging, mit der Feder, die in Gift getaucht war. Ein solcher kann die Welt nicht besser machen. Marx war ein Sohn seiner Zeit und mannigfachen Einflüssen ausgesetzt. Der Mythos, den er schuf, war nicht so originell, wie er wohl selber sich zutraute. Die Erwartung der großen Revolution, die eines Tages die Welt ganz anders und endgültig gut machen würde, kam ihm aus dem 18. Jahrhundert aus Frankreich. Politik und Gesellschaft geschichtlich zu sehen, als ein Gewordenes, ein Werden und Vergehen, dies hatte er mit den deutschen Geschichtsdenkern seiner Zeit gemein, mit der Schule, die man später Historismus genannt hat. Dass die Geschichte sich nach einigen wenigen Gesetzen, wenn nicht einem einzigen großen Gesetz verhalte, und dies Gesetz auffindbar sei, dies wieder war eine Übertragung des naturwissenschaftlichen Anspruchs der Zeit auf die Gesellschaftswissenschaft. Marx war bei weitem nicht der Einzige, der sie vornahm. Der Glaube an den Fortschritt, so stark und sicher in seinen Schriften, war ein Erbstück des vorigen Jahrhunderts, bürgerliches Gedankengut par excellence. Der Gedanke des Klassenkampfes oder des geschichtlichen Aufeinanderfolgens der sozialen Klassen lag in der Luft, als Marx jung war. Der dänisch-deutsche Gelehrte Lorenz von Stein gab ihm wissenschaftliche Form in einer Schrift, die zuerst 1842 erschien. Die Französische Revolution, so hieß es, hatte nicht das Volk, sondern nur das besitzende Bürgertum an die Macht gebracht, die es nun in seinem Interesse schamlos verwaltete. Das nächste Mal würde das Volk, das Proletariat, an die Reihe kommen. Wir haben gesehen, wie sehr Heinrich Heine von dieser Aussicht fasziniert war. Atheismus, Erklärung der Religion aus Unwissenheit, Aberglauben, menschlicher Selbstentfremdung, Utopismus, die Hoffnung, dass nach der letzten der sozialistischen Revolution der Staat selber mit allen seinen Instrumenten des Zwanges entfallen und nichts übrig bleiben würde als eine frei produzierende, glücklich-anarchische Gesellschaft. Der Begriff einer großen Krise, durch welche die Menschheit ging, und der Lenkbarkeit solcher Krise durch Wissenschaft. Denkmoden, alles das, welche in den 30er Jahren von einem Geist zum anderen sprangen und die man keinem einzelnen Denker als seine Schöpfung zuschreiben kann. Nehmen wir sie aber alle zusammen, so haben wir beinahe schon den ganzen Marxismus. Dazu kam der stärkste geistige Einfluss, dem Marx unterlag, der Einfluss Hegels. Das hatte er mit den Junghegelianern gemein. Von ihnen, von Arnold Ruge etwa, war er nicht so weit entfernt, wie seine höhnische Polemik Glauben machen wollte. Die Philosophie Hegels, eine Versuchung für einen starken, einsamen, von wütendem Ehrgeiz getriebenen Geist. Denn sie war selber so enorm gescheit, so reich und auch so gewalttätig, verbogen und verrückt in ihrem Anspruch. Wenn man ungefähr so gescheit war wie Hegel, wenn man aber nach ihm kam, ihn korrigierte, es besser machte als er, so konnte man wohl glauben, man sei dazu auserwählt, dem Menschen endlich zu sagen, was seine Geschichte sei und wie seine Geschichte zukünftig zu machen sei. Den ersten Anspruch übernahm Marx von Hegel. Den zweiten fügte er auf eigene Faust hinzu. Hegel, so argumentierte er, hatte sich wesentlich nur mit der geistigen Geschichte des Menschen befasst, seine Geschichte zu einer geistigen gemacht und aus ihr die wirklichen sozialen Verhältnisse in ihrer Veränderung erklärt. Das war eine Umkehrung des wahren Sachverhalts. Man musste mit der sozialen Wirklichkeit beginnen, dem Wirtschaftsleben, den Macht- und Rechtsverhältnissen und das Geistige, Religion, Philosophie im Zusammenhang mit ihnen sehen. Ja, man musste fragen, warum überhaupt der Mensch sich solche Reiche in den Wolken erbaute. Tat er es, weil in seiner wirklichen Welt etwas nicht stimmte? Es gab Herrschaft von Menschen über Menschen, Ausbeutung von Menschen durch Menschen, Reiche und Arme, Elend trotz allen Reichtums und wachsendes Elend trotz wachsenden Reichtums. Der Mensch beherrschte die soziale Wirklichkeit nicht, die er doch selber, aber unbewusst, planlos geschaffen. Er war sich selber fremd. Darum, in seiner Not, erdachte er sich Götter, Erlöser, philosophische Systeme, welche die entfremdete, wirre, leidensreiche Wirklichkeit erklären sollten. Aber diese Wolkenkuckucksheime, von denen das Hegelsche System das letzte, kunstvollste war, halfen nichts, wirkten nichts. Man musste sie selber kritisch zerstören. Das konnte man nicht, ohne zugleich die soziale Wirklichkeit zu erkennen, aus der jene Geisteswolken aufgestiegen waren. Ohne sie selber zu verändern und in Ordnung zu bringen. Folglich war es, nach Hegels Tod, nicht mehr die Aufgabe der Philosophie, das Hegelsche System mit einem noch kunstvolleren zu übertrumpfen, die Wirklichkeit zu erkennen und zu verändern, wissenschaftlich die Revolution vorzubereiten, war jetzt die Aufgabe der Philosophie, die eben darum keine bloße Philosophie mehr sein durfte, sondern Gedanke und Tat. Tat aus dem Gedanken. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden erklärt. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. So kam Marx zu einer Verneinung der Philosophie, die für ihn in der Hegelschen gipfelte, und von der Philosophie zur Politik. Aber, und dies ist wichtig, es war eine philosophische Politik, die er treiben wollte. Er verneinte die Philosophie auf ihrem eigenen Boden, in ihrem eigenen Jargon, den er nur zu gut beherrschte. Später ist er wohl auch gelegentlich mit der Welt der Arbeit in Berührung gekommen, hauptsächlich durch seinen Freund Engels. Er kannte sie nicht, als er die Grundzüge seiner Theorie entwarf. Hegel kannte er und die Philosophen vor Hegel und die Junghegelianer. Das ganze Abracadabra der Hegelschen Dialektik findet sich in seinen Schriften wieder. Die Spannung zwischen Sein und Bewusstsein, das zu sich selber kommen des Bewusstseins, die Negation der Negation, der Sprung von der Quantität zur Qualität und so fort. Alle diese tiefsinnigen, oft auch spielerischen, bis zur Verdrehung und Wortwitz gehenden Denkfunde. Es ist also die Aufgabe der Geschichte, schreibt der junge Marx, nachdem das Jenseits der Wahrheit verschwunden ist, die Wahrheit des Diesseits zu etablieren. Es ist zunächst die Aufgabe der Philosophie, die im Dienst der Geschichte steht, nachdem die Heiligengestalt der menschlichen Selbstentfremdung entlarvt ist, die Selbstentfremdung in ihren unheiligen Gestalten zu entlarven. Die Kritik des Himmels verwandelt sich damit in die Kritik der Erde, die Kritik der Religion in die Kritik des Rechts, die Kritik der Theologie in die Kritik der Politik. Scharfe, zischende Sätze, die noch beim Lesen so klingen, wie Karl Schurz die Sprache von Marx beschrieb, bohrend, übergescheit, eine unlautere Freude am Denken und am Herrschen verratend. Hegel hatte doch nicht herrschen wollen. Er hatte sich wohl gehütet, seine Philosophie auf die Zukunft anzuwenden, er hatte gar nichts vorausgesagt. Er hatte nur Vergangenheit interpretiert. Seine Philosophenkunst war eigentlich nur, was nach Friedrich Schiller alle Kunst sein musste, Spiel, ein erhabenes Gedankenspiel. Ein solches ist nicht Wissenschaft, ist weder wahr noch falsch, es ist nur schön oder nicht schön, tief oder untief, uns ansprechend oder uns nicht ansprechend. Marx wollte aus dem Hegelschen Kunstwerk eine politische Wissenschaft machen, die praktisch anwendbar sein sollte, wie Naturwissenschaft. Sie sollte gebraucht werden zu Voraussagen und praktischen Anleitungen für den revolutionären Politiker. Marx löste die wirkliche Welt der Politik in Allgemeinbegriffe auf. Die Bourgeoisie, das Proletariat, das Kleinbürgertum, die Revolution, die Ideologie. Das Proletariat hatte zum Bewusstsein seiner selbst zu kommen, um seinen Gegensatz, die Bourgeoisie und gleichzeitig sich selber, aufzuheben. Ein Vorgang, der, wie jede Bewegung, von der die hegelische Philosophie erzählt, zugleich logische Entwicklung und Ereignis, zugleich unvermeidlich und frei sein sollte. So vernünftig ist aber die politische Welt nicht, dass sie sich in ein solches Begriffsspiel auflösen ließe. Sie ist nicht dafür da, damit einer Recht behält. Die Philosophie, vollends die überkluge, überkunstvolle Hegelsche, war nicht geschickt, um mit ihr Politik zu machen. Wie aber spätere Kommunistenführer manches Mal, nicht immer, erfolgreiche Politik machten, trotz des Hokuspokus, den sie für realistische Wissenschaft hielten, so war Marx manchmal, nicht immer, ein erfolgreicher Beurteiler der Gegenwart und der Zukunft. Sein Werk, in dem es an abstrusem Unsinn nicht fehlte, war gleichzeitig reich an wahren Einsichten und Voraussagen, die eingetroffen sind. Propheten irren sich. Die Geschichte in ihrer Gänze ist nicht vorhersagbar. Immerhin hat der Prophet Marx mehr richtig vorausgesagt als die meisten seiner Art. Ob ihm das dank seiner halb wahren, halb unsinnigen Wissenschaft gelang oder trotz ihrer, kann man nicht entscheiden. Intuition besaß er. Als politischer Journalist und Historiker der eigenen Zeit hat er Großartiges geleistet. Zornig, witzig, begabt mit einem Scharfblick des Hasses, überwältigend intelligent. Auf diesem Feld liegen seine Leistungen, die am lebendigsten blieben. Friedrich Engels, mit dem er in den 40er Jahren zusammentraf und ein Bündnis fürs Leben schloss, war eine andere Natur. Ein Industriellensohn aus dem Wuppertal, Sportsmann, Frauenfreund, Jäger, Weinkenner und Soldat, ritterlich und lebensfroh. Mit der Hegelei fing auch Engels an, kam aber im Gegensatz zu Marx als Industrieller bald zu praktischen Erfahrungen. Sein erstes Buch, »Die Lage der arbeitenden Klassen in England«, erschienen 1845, ist wirklich, wie es im Untertitel heißt, nach eigener Anschauung geschrieben. Irrig in seinen politischen Voraussagen, ein wenig einseitig selbst in seinen sozialen Schilderungen, ist es doch nur allzu wahr in dem, was es schildert. Eine stärkere, warmblütigere Anklage des ungezähmten Kapitalismus hat keiner geschrieben. So empörend und herzzerbrechend sind die Dinge, die Engels erzählt, die Lebensbedingungen der Arbeiter und Arbeiterinnen und Arbeitskinder, dass man den Fehlschluss des Autors noch heute begreifen und mitfühlen wird. So kann es nicht bleiben, das muss sich rächen, muss zu einer entsetzlichen sozialen Explosion führen. Dünkelhaft war auf seine Art auch Engels. Das mit großer Selbstsicherheit Sprechen und Absprechen praktizierte er schon lustig, bevor er Marx kennenlernte. Nur Marx, den er für ein Genie hielt, ordnete er sich unter, stützte und pries ihn mit ritterlicher Selbstlosigkeit. Die beiden haben sich dann ergänzt und ihre Arbeit so zusammengetan, dass man oft nicht sagen kann, was vom einen und was vom anderen kommt. Marx lernte von Engels etwas über das wirkliche Volk, von dem Herr Doktor nicht viel wusste. Engels lernte von Marx das Auflösen der Wirklichkeit in Begriffe, das dialektische Denken. Demnächst die spezielleren ökonomischen Theorien, die Marx entwickelte, auch wohl die giftige Kunst der Polemik, die aber bei Engels immer einen herzhafteren, übermütigeren Charakter behielt. Zusammen organisierten sie während der Jahre 1843 bis 1847 in Paris und Brüssel ihr Denken durch Kritik an den Junghegelianern und utopischen Sozialisten. Zusammen schrieben sie in den ersten Tagen des Jahres 1848 die Flugschrift, die die halbe Welt erobern sollte, das Kommunistische Manifest. Es enthält die Quintessenz des Marxismus. Was danach noch kam, war Anwendung, ökonomische Unterbauung, Illustrierung, Verteidigung, keine lebendige Entwicklung mehr. Das Manifest ist eine Schrift von unerhörter Überzeugungskraft, einfach und wie aus einem Guss, trotz all der komplizierten Gedankenstücke, die darin verarbeitet wurden. Die ersten, die es überwältigte, so dass sie nie wieder etwas anderes denken konnten, waren seine Verfasser. Der Kern der Geschichte des Menschen ist das Wirtschaften, die Befriedigung der Bedürfnisse des Lebens. Von der Weise, in der produziert und das Produkt verteilt wird, werden die Formen der Herrschaft des Staates und Rechts, weiter auch die Formen des Denkens, Philosophie, Moral, Religion bestimmt. Seitdem es Eigentum gab, seit der Auflösung der primitiven Stammesgemeinschaften, gab es soziale Klassen. Eine, welche herrschte und wirtschaftlichen Gewinn aus ihrer Herrschaft zog, andere, welche beherrscht wurden, sich aber gegen die ihnen auferlegten Lebensbedingungen früher oder später auflehnten. Die Geschichte ist also eine Geschichte von Klassenkämpfen. Die Klasse, die in Westeuropa seit dem 18. Jahrhundert, vor allem durch die Revolution von 1789 und die von 1830 zur Macht kam, ist die Bourgeoisie, die Kapitalistenklasse. Alle neuen Herrenklassen leisten zunächst, was die Geschichte von ihnen verlangt, andernfalls können sie gar nicht Herrenklassen werden. Die Bourgeoisie hat Ungeheures geleistet. Erst sie hat bewiesen, was die Tätigkeit des Menschen zustande bringen kann. Sie hat ganz andere Wunderwerke vollbracht als ägyptische Pyramiden, römische Wasserleitungen und gotische Kathedralen. Sie hat ganz andere Züge ausgeführt als Völkerwanderungen und Kreuzzüge. Die Bourgeoisie hat das Land der Stadt unterworfen. Sie hat enorme Städte geschaffen. Sie hat die Zahl der städtischen Bevölkerung gegenüber der ländlichen in hohem Grade vermehrt und so einen bedeutenden Teil der Bevölkerung dem Idiotismus des Landlebens entrissen. Die Bourgeoisie hat in ihrer kaum 100-jährigen Klassenherrschaft massenhaftere und kolossalere Produktionskräfte geschaffen als alle vergangenen Nationen zusammen. Unterjochung der Naturkräfte, Maschinerie, Anwendung der Chemie auf Industrie und Ackerbau, Dampfschifffahrt, Eisenbahnen, elektrische Telegrafen, Urbarmachung ganzer Weltteile, Schiffbarmachung der Flüsse, ganze aus dem Boden gestampfte Bevölkerungen. Welches frühere Jahrhundert ahnte, dass solche Produktionskräfte im Schoße der gesellschaftlichen Arbeit schlummerten? Die Klasse, die so Gewaltiges vollbracht hat, wird aber bei weitem nicht so lange regieren, wie vor ihr der Feudaladel regierte. Denn die Bourgeoisie produziert gleichzeitig eine Menschenklasse, die ihr sehr bald den Garaus machen wird. Wie das? Im Zeichen des Kapitalismus wird alles zur Ware, zum Tausch. Wie die Liebe, welche die Gattin dem Gatten verkauft, so auch die Arbeitskraft, welche der Proletarier auf dem Markt feil bietet. Für sie wird er auf die Dauer nie mehr bekommen, als es bedarf, um sie zu reproduzieren, das ist, ihn und seine Familie am schieren Leben zu erhalten. Aber er schafft mehr, als dieser Lohn wert ist, und in eben diesem Mehr besteht der Gewinn des Kapitalisten. Mehr Wert ist die Quelle, aus der das Kapital wächst und wächst. Je mehr aber das Kapital wächst, die großen, unabhängigen Kapitalisten ihren Besitz erweitern, desto mehr kleine, unabhängige Existenzen werden zur Masse der Lohnarbeiter herabgedrückt, zu der Masse eben jener, die nichts anderes bestreiten können als das bare Leben und unter menschenunwürdigen Bedingungen leben. Gleichzeitig intensivieren sich die periodisch wiederkehrenden wirtschaftlichen Krisen, welche darauf beruhen, dass die Arbeiter den Großteil des von ihnen Produzierten nicht genießen dürfen. Immer mehr wächst das Elend und die Zahl derer, die im Elend sind, bei wachsendem Reichtum der Gesellschaft. Immer weniger wird die Zahl der Reichen, immer häufiger und wütender werden die Absatzkrisen mit ihren Folgeerscheinungen, Arbeitslosigkeit und Hungersnot. Bedarf es da vieles Scharfblicks, um das unvermeidliche Ende vorauszusehen? Eines Tages, bald, wird das große Heer der Proletarier die kleine Schar der Kapitalisten vom Gipfel der Macht stürzen. Die großen Räuber, die das ganze Volk zu enteignen im Begriff waren, werden selber enteignet werden. Der private Besitz der Produktionsmittel, die Verneinung aller echten Gemeinschaft und Freiheit, wird selber verneint werden. Die große Revolution wird eine politische sein, denn die Kapitalisten beherrschen den Staat durch ihre Parlamente, ihre Justiz, ihre Armeen, Kirchen, Schulen, selbst, wie im Frankreich Louis-Philippes, durch ihre Könige. Sie wird aber über das nur Politische weit hinausgehen, die Lebensformen der Gesellschaft von Grund auf verändern. Es wird die letzte Revolution sein. Denn während alle bisherigen revolutionären Klassen kleine Minderheiten waren und eben dadurch zu herrschenden Klassen wurden, sind die Proletarier die überwältigende Mehrheit. Sind sie praktisch das Volk oder stehen sie doch für das Volk als dessen fortgeschrittenste Spitze? Sie werden die Macht ausüben, nicht im eigenen Interesse, sondern zum Guten aller. Sie werden niemanden ausbeuten. Allerdings wird man mit einer Periode des Widerstandes seitens der gestürzten Enteigneten rechnen müssen. Und solange sie dauert, wird eine eiserne Diktatur des Proletariats notwendig sein. Offenbar bedarf es einer starken Hand, um die ehemals Privilegierten niederzuhalten, revolutionäre Justiz zu üben und die neuen Formen der Gesellschaft herzustellen. Ist das aber einmal vollendet, dann entfällt nicht nur die Diktatur, es entfällt der Staat selber mit allen seinen Zwangsmitteln, die ihn seit den ägyptischen Pharaonen bezeichneten. Was war der Staat anderes als eine Maschine der Unterdrückung, deren Räder sich zugunsten der herrschenden Klasse drehten? Gibt es keine herrschende Klasse mehr, nicht Ausbeuter, nicht Ausgebeutete, so muss klärlich der Staat selber verschwinden. In freier Gemeinschaft werden dann die Menschen ihre Angelegenheiten verwalten, unbehindert durch Könige, Krieger und Pfaffen, durch Streit und Furcht und religiösen Aberglauben. Wissenschaft, planvoll angewendet, wird sie zu ungeahnten Höhen des Wohlstandes und Glückes tragen. Alle Widersprüche sind aufgehoben. Das, was Hegel nur auf philosophischem Papier vollzog, die Versöhnung zwischen Bewusstsein und Wirklichkeit, ist endlich erreicht. Die Welt ist im Reinen, der Mensch ist er selber. Was nun die Kommunisten betrifft, so sind sie die Spitze des Proletariats, ganz so wie das Proletariat die Spitze der Menschheit oder des Volkes. Sie sind das zum Bewusstsein gekommene Proletariat. Und nur durch Bewusstsein ist ja das Ziel zu erreichen. Ja, Klassenbewusstsein und Revolution sind überhaupt ein und dasselbe. Es ist die Aufgabe der Kommunisten, die Revolution wissenschaftlich vorzubereiten. Sie müssen alle anderen sozialistischen Theorien und Schulen durch ihre Kritik vernichten, denn es gibt nur einen wahren wissenschaftlichen Sozialismus, eben den ihren. Sie werden sich andererseits mit allen irgendwie revolutionär wirkenden Gruppen verbünden, selbst mit der Bourgeoisie, nämlich dort, wo, wie etwa in Deutschland, die bürgerliche Revolution noch gar nicht vollendet ist. Gegen den Feudalismus sind Kapitalisten und Proletarier Bundesgenossen. Die bürgerliche Revolution wird aber dann gnadenlos weiterzutreiben sein zur proletarischen, sei es sofort, sei es nach einer kurzen Periode der nackten, schamlosen, nun nicht mehr hinter monarchischen oder feudalen Formen versteckten Kapitalistenherrschaft. Lange würde es auf keinen Fall dauern. Die Kapitalisten, schrieb Engels im Januar 1848 in der Deutsch-Brüsseler Zeitung, mögen es vorher wissen, dass sie nur in unserem Interesse arbeiten. Ja, in sehr kurzer Zeit werden sie in Deutschland sogar unseren Beistand anrufen müssen. Kämpft also nur mutig fort, ihr gnädigen Herren vom Kapital. Wir haben euch vorderhand nötig. Wir haben sogar hier und da eure Herrschaft nötig. Ihr müsst uns die Reste des Mittelalters und die absolute Monarchie aus dem Wege schaffen. Ihr müsst den Patriarchalismus vernichten. Ihr müsst zentralisieren. Ihr müsst alle mehr oder weniger besitzlosen Klassen in wirkliche Proletarier, in Rekruten für uns verwandeln. Ihr müsst uns durch eure Fabriken und Handelsverbindungen die Grundlage der materiellen Mittel liefern, derer das Proletariat zu seiner Befreiung bedarf. Zum Lohn dafür sollt ihr eine kurze Zeit herrschen, aber vergesst es nicht, der Henker steht vor der Tür. So der Gedankengang des Manifests. Soll man ihn genial nennen? Oder staunen über die enorme Anmaßung, in deren Dienst hier so viel gescheite Geschicklichkeit gestellt wurde? Das Erstaunlichste an dem geistigen Abenteuer der beiden arroganten Jünglinge ist seine lang nachhallende, weltbeherrschende Wirkung. Der Geist des Kommunistischen Manifestes hat, wie später gezeigt werden soll, in der deutschen Sozialdemokratie nie so recht leben wollen. Gelebt hat er in den kommunistischen Parteien Russlands und Asiens. Da lebt er heute noch. Und zwar sind dies die beiden aus dem Manifest auf unsere Zeit gekommenen und sie vergiftenden Elemente: die Sicherheit, den Schlüssel zur Zukunft zu besitzen, die unbedingte Sicherheit, allein, ganz allein im Recht zu sein, und die Bereitschaft, mit anderen Gruppen, jenen, die im Unrecht sind, Bündnisse zu schließen, aber nur, um sie zu benutzen, übers Ohr zu hauen und sie ehetunlichst zu verderben. Gerne, schrieb Lenin, stützen wir uns auf andere linke Parteien, aber so wie der Strick den Gehängten stützt. Diesen Fluch der Falschheit haben Marx und Engels in die Welt gebracht. Sie sahen viel. Manches, was sie schrieben, haben die nächsten 100 Jahre bestätigt und manches schon schlagend die nächsten 6 Monate. Der Klassenkampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat war in der Tat ein Schlüssel zum Verständnis der jüngsten europäischen Geschichte. Vor allem der französischen, die sie für das Modell aller europäischen Geschichte hielten. Das sahen auch andere. Das lag als Gedanke in der Luft und wurde schlimme Wirklichkeit im kommenden Juni 1848, wurde umso prompter Wirklichkeit, weil es als Gedanke in der Luft lag. Dieser Versuchung sind auch andere historische Denker erlegen, das, was sie in ihrer eigenen Gegenwart erlebten, auf alle Vergangenheit zu übertragen und nun zu glauben, sie hätten das Gesetz, nach dem Geschichte geschieht. Dass aber die Geschichte doch den Lauf nicht genommen hat, den Marx prophezeite, das wissen wir, und müßig wäre es, sein Werk durch eine Aufzählung aller der Dinge zu widerlegen, die nach ihm, ohne ihn, gegen ihn Wirklichkeit wurden. Jeder Prophet wird von der Zukunft widerlegt. Marx ist in mehr Einsichten bestätigt worden als beinahe alle anderen, die sich in jenem zweifelhaften Handwerk versuchten. Vielleicht der erfolgreichste Paragraph im Manifest ist der, in dem er die Leistungen des Kapitalismus beschreibt. Denn was er da beschreibt, gab es ja 1848 noch kaum. Es kam erst um 1900 zur Reife. In ihren Anfängen schon sah Marx die ganze schwere Bedeutung der kapitalistischen Weltwirtschaft. Und das allein würde genügen, um eine denkwürdige Figur aus ihm zu machen. Aber weder seine gegenständlichen Einsichten noch seine gegenständlichen Irrtümer sind es, worüber man sich heute zu erregen braucht. Sie sind abgetan. Was waren die Grundfehler, die sein Denken und sein politisches Programm verfälschten? Marx verachtete die Politik. Folglich verkannte er die Möglichkeiten, welche sie hatte, den Kampf der Klassen zu mildern, und welche das Proletariat hatte, seine Lebensbedingungen eben durch politische Aktion zu verbessern. Dass er später für sein Kapital, wie schon Engels für seine Lage der arbeitenden Klassen, so viel aus den Reporten der englischen Fabrikinspektoren zog, hätte ihn wohl stutzig machen können. Diese Inspektoren waren vom bürgerlichen, kapitalistischen Staat bezahlt, um die Wahrheit über die Lebensbedingungen der Arbeiter zu erforschen, und doch berichteten sie mit schonungsloser Objektivität. Politik brachte das zu Wege. Politik konnte vielleicht im sozialen Bereich noch ganz andere Dinge zu Wege bringen. Sie hing wohl mit dem wirtschaftlichen Kampf zusammen, aber war nicht identisch mit ihm und konnte sich von ihm lösen. Marx kümmerte sich nicht darum. Zusammen mit der Politik verachtete er die Philosophie oder Wissenschaft von der Politik. Die Theorie der Verfassungen, der Beschränkung der Macht, der Gewaltenteilung, des Rechtsstaates, all das, was seit Jahrhunderten darüber gedacht und dafür getan worden war, hielt er für Hokuspokus. Auf die wirtschaftlich herrschende Klasse allein kam es ihm an. Das Übrige war ideologisches Hirngespinst, im Interesse der Herrschenden ausgeheckt, um ihre Stellung zugleich zu stützen und zu verbergen. Darum findet man in den Werken von Marx und Engels nicht eine Zeile über die Frage, wie wohl die Macht des kommunistischen Staates einmal zu beschränken wäre, in welchen Formen sie ausgeübt werden sollte. Die Frage war ihnen widersinnig. Politische Macht, wie sie auch legal aufgeputzt erschien, war wirtschaftliche Ausbeutung, und wo es das eine nicht gab, konnte es auch das andere nicht geben. Auch dies schwere Versehen, die einfache Gleichsetzung von Politik mit wirtschaftlicher Basis, den Besitzverhältnissen, wirkt nach. Noch heute wird ein Kommunist uns sagen, ein Staat, in welchem die Produktivmittel nicht in privaten Händen seien, ein kommunistischer Staat also, könnte niemals imperialistisch sein, könnte nach innen nicht despotisch sein, könnte Arbeiter und Bauern nicht ausbeuten und so fort. Übrigens wandte Marx wenig Nachdenken selbst auf die wirtschaftlichen Bedingungen und Regeln, welche sich der siegreiche Kommunismus einmal setzen würde. Die Expropriation der Expropriateure, der Vergemeinschaftung der Produktionsmittel, die Befreiung und wissenschaftliche Lenkung der Produktivkräfte, das genügte ihm. Mit dem Weg zum Ziel, mit dem Niedergang der Kapitalistenklasse, dem Kampf, der Technik, der Revolution befasste er sich jahrzehntelang auf das Intensivste, mit dem Ziel überhaupt nicht. So dass sein größter Schüler, Lenin, sich nach dem endlichen Sieg in einiger Verlegenheit befand. Jetzt erst begann man zu überlegen, wie nun der Kommunismus eigentlich aussehen sollte, so dass der Streit darüber, was wahrer Sozialismus oder Kommunismus in der Praxis sei, niemals aufhörte. Man fand bei dem Meister nichts darüber. In der Politik erscheint der Mensch als das, was er ist, mit seinen guten und bösen Möglichkeiten, mit Misstrauen, Furcht und Hass, mit Egoismus und Altruismus, sportlichem Wetteifer, Freude am hilfreichen Werk, Machtgier, Sicherheitsbedürfnis, Grausamkeit, mit hohen Idealen und niederen Leidenschaften. Marx verachtete die Politik, weil er das menschliche Problem zu einem bloß natürlichen zurückführte und seine moralische Seite bestritt. Wenn seine Ökonomie in Ordnung war, so musste alles andere von selbst in Ordnung kommen. Dass es noch immer der Mensch war, der seine Ökonomie in Ordnung bringen sollte, der Mensch mit allen Schwächen des Fleisches und der Seele, dass er der Mensch bleiben würde, auch nach jenem ökonomischen Befreiungsakt, den Einwand tat er als pfäffisches Geschwätz ab. Er konnte wohl sich über die hartherzige Gier der englischen Kapitalisten empören, mit gutem Grund, systematisch aber war für den Unterschied zwischen Gut und Böse kein Platz in seiner Philosophie. Man handelte, wie man musste. Würden die ökonomischen Zustände anders, so würde man zuverlässig anders handeln. Es ist dieser Optimismus, den Marx von der Aufklärung erbte und an dem die Gesellschaftswissenschaft des Westens noch heute hängt. Er nimmt das Problem des Menschen als ein nur gegenständliches, wissenschaftlich zu lösendes, nicht als ein moralisches, das ewig in der Schwebe bleiben muss. Einfacher ausgedrückt, er übersieht, dass jene, die das menschliche Problem lösen sollen, auch Menschen sind und dass auf den Menschen kein Verlass ist. Im selben Zusammenhang steht, dass Marx alle Religion verneint. Philosophisch nahm er sie als Ausdruck der menschlichen Selbstentfremdung, praktisch als feile Dienerin der herrschenden Ordnung. Und wer will leugnen, dass daran etwas war? Der widerlich heruntergekommene, von österreichischen Soldaten und Rothschildschem Geld verteidigte römische Kirchenstaat, die englische Hochkirche, die es mit den Tories hielt und in der bescheidensten Parlamentsreform schon den Weltuntergang sah, das christlich-germanische Gespreize der Könige von Preußen oder Bayern, das beinahe überall herrschende Bündnis von Thron und Altar, dergleichen konnte den Revolutionär wohl zur Feindschaft gegen alle organisierte Religion verführen. In New York gab es einen großen Prediger, welcher von seiner Kanzel donnerte, der Arbeiter, der nicht fähig sei, seine Familie mit einem Dollar den Tag durchzubringen, verdiente nicht zu leben. Dieser Gottesmann scheffelte selber Tausende im Monat und konnte nicht predigen, ohne dass ihm lose Edelsteine in der Tasche klimperten. Er war in Amerika nicht untypisch. Da nun aber hier von den marxischen Grundirrtümern die Rede ist, so muss der Erzähler Farbe bekennen. Und es muss erinnert werden, dass ein Unterschied ist zwischen der Organisation und ihrem Ziel oder höchstem Gegenstande. In allem, was der Mensch macht, haust das Menschliche, in der kirchlichen wie in jeder anderen Organisation. Und es mag sein, wie die Römer sagten, die Korruption des Besten ist das Schlimmste. Aber die Korruption der Kirchen beweist nichts gegen ihre Mission. Im Gegenteil. Dass auf den Menschen kein Verlass ist, dass er der Gnade bedarf, gerade diese Erkenntnis haben alle christlichen Konfessionen gemeinsam. Edmund Burke, der Begründer des modernen Konservativismus, war kein über alle Korruption erhabener Politiker. Das nimmt aber seinen Ansichten nicht die Wahrheit. Er war es, der schrieb, wir wissen und was noch besser ist, wir fühlen, dass Religion die Grundlage der Gesellschaft und die große Quelle alles Segens und alles Trostes in jeder menschlichen Verbindung ist. In England sind wir von dieser Wahrheit so innig überzeugt, dass der dickste Rost des Aberglaubens, womit Jahrhunderte voll der ausschweifendsten Verirrungen des menschlichen Geistes die Gemüter überzogen haben, uns noch immer lieber ist als gänzlicher Mangel an Religion. Wir wissen und setzen unseren Stolz darein zu wissen, dass der Mensch ein zur Religion geschaffenes Wesen ist, dass der Atheismus nicht allein mit unserer Vernunft, sondern mit unseren Instinkten streitet und dass er nicht lange bestehen kann. Wenn wir also eine Religion von uns stießen, die bisher unser Ruhm und unsere Stütze und eine machtvolle Quelle der Kultur bei uns und bei vielen anderen Nationen war, so würden wir fürchten, denn eine gänzliche Lehre würde der Geist nicht ertragen, dass irgendein roher, erniedrigender Aberglaube sich einfände, um von ihrer Stelle Besitz zu nehmen. So Burke. Während Marx die Religion Opium fürs Volk nannte und uns von ihr für immer zu befreien gedachte. Es ist die Überzeugung des Schreibers dieser Zeilen, dass Burke der menschlichen Situation gerechter wurde, also der Wahrheit näher war als Marx. Womit wir die Hauptsachen betrachtet hätten, in denen das Urteil dieses großen Denkers der Kritik offen liegt. Ihn und seinen Freund Engels werden wir im Lauf des Jahrhunderts noch oft am Werk sehen. Das Kommunistische Manifest wurde in den ersten Tagen des Jahres 1848 vollendet. 3 Monate später eilten seine Verfasser nach Deutschland, wo, wie sie glaubten, jetzt die Stunde geschlagen hatte, den Gedanken in die Tat umzusetzen.